Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres, nein, nicht Wochenrückblick-Formats, sondern WrestleMania-Preview-Formats. Das haben wir einmal im Jahr und kommt anstelle des Wochenrückblicks und das ist jetzt der Fall, denn WrestleMania steht bevor. Wir gucken natürlich auch ein kleines bisschen auf das, was in der Vergangenheit war, aber eigentlich geht's heute nur um den Ausblick auf die größte Show des Jahres. Wieder geht sie über 2 Tage, das gehört mittlerweile zum guten Ton. Und wieder ist die Card ziemlich voll. 2x7 Matches pro Nacht sind angekündigt. Bei Nacht 2 ist zum Stand der Aufnahme heute, wir nehmen am Sonntag auf, den 12. April, ist das letzte Match bei Nacht 2 wohl noch überfällig, aber es scheint wohl noch drauf zu kommen und es wird sich wohl um ein Match von Randy Orton handeln, der immer noch vorgesehen ist, auch nach dem Ausfall von Kevin Owens für ein Mania-Match. Schauen wir mal, wie es hier in der Zukunft sich gestaltet. Wir sprechen über die Matches, die bis jetzt fix sind und das mache ich wie immer mit dem Podcaster aus München. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris. Wunderschönen Samstagnachmittag, das hört sich ziemlich random an. Es ist ein traumhaftes Wetter bei mir, 20 Grad, aber kein Grillen, kein Schwimmen, kein draußen etwas lesen, entspannen, nein, wir nehmen für euch die Preview auf und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich drauf, mache es auch sehr gerne und ja, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, bisher macht mich die Card jetzt nicht an. Aber man, wer weiß, nach diesem Gespräch zwischen uns beiden, vielleicht wird die Karte attraktiver und dann freue ich mich ein bisschen mehr. Das Fieber hat mich noch nicht gepackt von Mania, es versucht mich aber so einen Schnupfen zu packen. Deswegen mal schauen, was mich eher bekommt, der Fieber oder quasi Bock auf WrestleMania. Wird sich zeigen. Ja, ich hoffe ja Letzteres, denn bei mir lässt die Erkältung Gott sei Dank jetzt nach. Also ich habe letztens mal reingehört in den letzten Wochenrückblick, das war wirklich ja nicht vergnügungssteuerpflichtig, was ich euch da akustisch zugemutet habe. Mittlerweile ist es zumindest vom Gefühl her ein bisschen besser, aber ich klinge noch immer sehr ätzend. Deswegen bitte ich auch gleich vorab wieder um Nachsicht, dass das so ist, wie es ist. Aber wir sind gesundheitlich, zumindest ich, auf dem Weg der Besserung und bei Chris drücken wir die Daumen, dass es so bleibt, dass die Erkältung an ihm vorüberzieht. Ja, Chris hat schon gesagt, also wenn man sich die Karte so anguckt, dann kann man da durchaus zwiegespalten sein. Man kann sagen, das sind durchaus interessante Matches und da sind auch speziell durch die Decke gehen können. Wenn man so sich nochmal Revue passieren lässt, was letztes Jahr los war und was auch für dieses Jahr ursprünglich mit Dwayne Johnson so angedacht war, dann ist es vielleicht ein bisschen underwhelming. Oh Gott, Entschuldigung, irgendwie dachte ich, ich werde den Husten los, aber ich bin's nicht. Deswegen, mein lieber Chris, wir können ja heute mal Changing Sides machen. Vielleicht kannst du dieses Mal einfach die Matches so anmoderieren. 2 Cent dazu, denn ich merke irgendwie, mein Hustenreiz nimmt ein bisschen überhand gerade. Ja, sehr gerne. Das werde ich probieren. Und ich würde sagen, wir fangen mit Tag 1 an. Offenbar ist das ja jetzt schon offiziell. Die WWE hat das aufgeteilt. Ich habe mir hier eine ominöse Seite auch geschnappt und dort fangen wir direkt auch mit dem ersten an. Und zwar das WWE Women's Championship Match. Tiffany Stratton verteidigt ihren Titel gegen Royal Rumble-Siegerin Charlotte Flair. Und ja, ihr könnt heute Bingo mit uns spielen. Wahrscheinlich werden wir uns wiederholen. Aber es wurde schon sehr viel über dieses Match gesprochen von uns beiden. Tiffany als Championess, ja, in einer ersten Regentschaft, die jetzt zumindest mich nicht vom Hocker haut. Sie ist aber noch sehr jung und hat auf jeden Fall großartige Anlagen. Also NXT Tiffany war großartig und dann dieser ominöse Abend bei der Elimination Chamber, nicht bei dieser, sondern bei der, ich glaube im Jahr zuvor, wo die Fans auch stark hinter ihr standen, sind sie jetzt ja auch. Man hat ihr Gimmick ein bisschen angepasst auf so ein Barbie-Gimmick und auf dem Papier haben wir mit Charlotte Flair natürlich eine Gegnerin, die sämtliche Superstars schon zu einem großartigen Match bei Mania geführt hat. Und so haben wir uns eigentlich auch hier, oder können wir noch immer davon ausgehen, dass das ein großartiges Match wird. Die Story dahinter hat sehr müde angefangen. Also ich denke, es war sehr offensichtlich, auf was man gehen wird. Quasi die Veteranin fühlt sich ein bisschen in ihrem Revier attackiert, von der jüngeren, hübscheren, wie auch immer man das betiteln möchte. Und mit den Videopackages auch von Charlottes Rückkehr hat sich das mittlerweile alles ein bisschen verschwommen. Also sie blieb sich zwar treu mit diesem Gimmick, so ein wenig, aber mit der Zeit hat man gemerkt, okay, sie testet wohl die neue Anwärterin auf ihrem Thron quasi. Und Tiffany hat beim ersten Mal ja nur schwer reagieren können, hat sich an ihr Skript gehalten bei diesem Sit-Down-Interview, war sehr unangenehm. Und dann hat man eben dieses Face-to-Face gehabt, da haben wir schon in der letzten Ausgabe drüber gesprochen, müssen wir, glaube ich, nicht nochmal erwähnen, aber das war zumindest für uns beide ein ziemlicher Autounfall. So stehen die beiden jetzt mit einer Fehde, die natürlich jetzt für wohl Gesprächsstoff gesorgt hat, ob das jetzt positiver Natur ist oder negativer Natur ist oder ob es überhaupt dazu veranlasst, dass man dieses Match irgendwie herbeisehnt, das mag jeder für sich entscheiden. Ich habe mir was anderes erhofft, habe ich auch schon gesagt, ein bisschen, dass man die Athletik der beiden eher in den Vordergrund setzt. Und jetzt bleibt mir grundsätzlich, wenn ich jetzt so ein bisschen spicke, was sonst noch auf der Card ist, sind die beiden trotzdem irgendwo mein Hoffnungsschimmer auf ein 4-Sterne-Aufwärts-Match. Das werde ich weiterhin so auch unterstreichen. Beide können es. Charlotte hat es mehrfach unter Beweis gestellt und Tiffany braucht es wohl. Und jetzt wird es natürlich interessant, was die beiden daraus machen. Also das wäre so zumindest meine Zusammenfassung. Andi, wie ist dein Hustenreiz? Hast du ein paar Sätze für uns vorbereitet für dieses Women's Championship Match? Vorbereitet nicht, aber ich habe sie parat. Wir improvisieren da ja meistens. Und jetzt weiß ich auch, wie du dich immer fühlst, denn ich würde am liebsten sagen, ja, im Großen und Ganzen bin ich da bei dir. Denn die Match-Ansetzung als solche sorgt durchaus für, ich will nicht sagen für Euphorie, aber für große Vorfreude, oder sie kann für große Vorfreude sorgen. Wenn man jetzt die Inszenierung von Tiffany in den letzten Monaten sich anguckt, eigentlich im letzten Jahr seit ihrem Main-Roster-Debüt, da ist das mal so, aber eins wird dadurch ziemlich klar, dass WWE sehr viel von ihr hält. WWE schützt sie, WWE pusht sie nach vorne, hat ihr den Koffer gegeben, hat ihr den Gürtel gegeben. Über den Run als Kofferträgerin kann man durchaus geteilter Meinung sein, aber WWE sieht in Tiffany offenbar sehr viel. Deswegen ist es folgerichtig, ihr hier auch den Mania-Spot zu geben und mit Lotte die Gegnerin, mit der man im Damenbereich wohl das wrestlerisch vielleicht anspruchsvollste Match rauskitzeln konnte. By the way, Becky Lynch ist nicht auf der Card, was viele im Vorfeld ja anders geunkt hatten. Die meisten haben sie ja beim Rumble eigentlich schon erwartet, nur ist sie auch bis heute nicht da. Ob das jetzt noch ein Surprise-Entrance wird, ob sie bei Raw zurückkommt oder ob sie gar nicht wiederkommt, zumindest nicht so schnell in den nächsten Wochen bis Monaten, müssen wir abwarten. Wir wollen auch gar nicht jetzt über Becky sprechen. Ich habe nur den Namen Becky kurz genannt, weil wenn man große Damen-Matches ja, in Erwägung zieht oder darüber philosophiert, sollte der Name Becky eigentlich auch nicht unberücksichtigt bleiben. Nur interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sie gar nicht auf der Card ist. Und das wollte ich hier kurz mal einstreuen. Wie man das Match jetzt zwischen Tiffany und Lotte aufgebaut hat, das haben wir in den letzten Wochen immer wieder besprochen. Ich habe sogar, wenn ich jetzt mal zurückdenke, das Gefühl, wir haben über wenig Matches so viel gesprochen wie über Tiffany und Lotte, obwohl es da eigentlich am wenigsten zu sagen gibt, denn es war ziemlich low, was sie da gemacht haben. Und naja, was letzten Endes für großes Spotlight gesorgt hatte, hatten wir letzte Woche im Wochenrückblick angesprochen, wenn man nämlich so ein bisschen Real-Life-Toff da einbaut. Und das hat bei vielen funktioniert, bei Chris und mir nicht. Bei denen es funktioniert, more power to you, finden wir okay. Also man muss ja irgendwie seine Motivation und den Kick dann da bekommen. Und wenn das viele dazu bringt, einzuschalten, hat WWE alles richtig gemacht. Wie gesagt, bei Chris und mir läuft es nicht so richtig, aber es bleibt das Match als solches. Und da hat Chris auch was Wichtiges gesagt. Wenn man sich den Rest der Card anguckt von Tag 1, bis auf Entschuldigung, das Triple Threat Match, den Main Event, dann könnte das hier das Match sein, das ziemlich sicher, ja, vielleicht noch mit Mysterio gegen El Grande Americano als potenzieller Showstealer, dass das hier schon das Match ist, das am meisten Nachhaltigkeit und Qualität mit sich bringt. Und deswegen versuche ich mal, das, was im Vorfeld war, wegzulassen. Und deswegen bin ich auch dabei, Chris, das kann Match of the Night potenziell werden. Es muss es nicht. Es gibt noch andere, wie gesagt, die eben angesprochenen, die hier durchstarten können. Wobei ich eben bei Mysterio und El Grande Americano nicht glaube, dass man ihnen das Spotlight dafür überhaupt geben wird. Aber vom Potenzial her, glaube ich, darf man sich auf das Match durchaus freuen. Also entweder ihr lasst es als Match als solches auf euch wirken oder ihr seid gehypt durch das, was im Vorfeld war, dann wird das Match auch nicht enttäuschen. Also so oder so hat man hier gute Chancen, glaube ich, ein wirklich richtig gutes Wrestling-Match zu bekommen. Und so lasse ich es bei allem, was in den Wochen im Vorfeld negativ für mich war, und es war viel, so lasse ich es auf mich zukommen. Und ich glaube, man kann so ein bisschen sagen, wenn man es als Wrestlerisches sieht, dann kann man sich, oder freue ich mich sogar tatsächlich auch ein Stück drauf. Ja, ich finde diese Zusammenfassung, so muss man es machen. Da ist Potenzial in diesem Match. Was immer so ein interessantes Spiel auch ist, ich denke mal, das riecht auch nach Opener, oder? Meinst du, da was anderes zu entdecken? Also, boah, schwierig. Also Wikipedia sagt ja, es ist der Opener. Wikipedia sagt gar nichts. Wikipedia listet die Matches auf. Wenn ich jetzt Booker wäre und ich gucke mir die Matchcard an, würde mein Pulver nicht so früh verschießen. Ich würde eher vielleicht mit Gunther gegen Jay gehen als Opening-Match. Mhm. Vielleicht sogar mit Jade das kannst du eigentlich machen. Du kannst eigentlich nicht Jade gegen Naomi Mania eröffnen. Wobei, theoretisch kannst du auch das machen, wenn du da so ein Mega-Entrance von Jade haben willst. Aber eigentlich, ja, also Tiffany und Lotte wär eine sichere Wahl. Aber ich glaube, du hast dann viel Pulver verschossen schon. Ich würde mit Gunther gegen Jay gehen, ja. Das ist die perfekte Überleitung für das nächste Match, wo ich auch sagen würde, dass das macht am meisten Sinn, es in den Opener zu stellen, weil mit dem Damen-Match hast du dann wirklich viel verschossen schon. Und zwar die World Heavyweight Championship. Gunther verteidigt seinen Titel gegen Royal Rumble-Sieger der Herren Jey Uso. Auch hier haben wir sehr viel drüber gesprochen. Also das Skript schreibt sich ähnlich, nur dass man für mich hier in den letzten zwei Wochen zumindest mal in eine richtige Richtung gegangen ist. Man hat probiert, man hat Gunther einen großen Spot gegeben mit dieser Attacke gegen Jimmy Uso, wo sein Körper dann blutüberströmt war und man so den alten Gunther wiedererkennen konnte. Und letzte Woche bei Raw hat man Jay auch eine sehr intensive Promo gegeben, vielleicht sogar eine seiner besseren. Allerdings, wie gesagt, ich bleibe dabei, ich kaufe es ihm einfach nicht ab. Aber ich bleibe bei dem, was ich in der letzten Ausgabe gesagt habe. Ich möchte irgendwie kein Heuchler sein und verlangen, dass WWE neue Sachen macht und so Stars pusht, die over sind. Ace over, er war over. Es war überraschend, Ace halt nicht mein Cup of Tea, so gar nicht. Und ich glaube immer noch, dass das das falsche Match ist. Generell, glaube ich, werden wir im Laufe dieses Podcasts auf ein paar Matches kommen, wo wir sagen, eigentlich hättest du da was anderes machen können. Jetzt haben wir das. Wir schauen es uns an. Aber sowohl Regentschaft als auch Herausforderer sind für mich eher in einer schwächeren Form, würde ich mal behaupten. Auch wenn die Fans, glaube ich, sehr stark dahinter sein werden. Ich kann mir vorstellen, dass man hier sowas wie ein Yes-Moment von Daniel Bryan duplizieren möchte. Das wird man natürlich nicht hinbekommen, aber es wird ein Fest werden. Die Fans werden sich sicherlich darauf einlassen. Ich glaube auch, dass Jay den Titel gewinnen wird und dann schauen wir es uns an. Ich habe so ein Gefühl, ich weiß, wo es hingeht. Das wird so eine Damian Priest-Regentschaft, wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter und irgendwann wird sie sterben. Für Gunther ist es vielleicht nicht so schlecht, den Titel abzugeben, um sein altes Ich zu finden. Ja, sein NXT UK-Ich, sein Intercontinental Championship-Ich, sein Ich vor zwei Wochen. Beziehungsweise auch vor 2, 3 Wochen, wo er so Akira Tozawa gesquasht hat und Otis, das war so Alt-Gunther, der mir sehr gut gefallen hat. Also ich gehe von nicht so einem guten Match aus. Ab 3 Sterne würde ich mal mich dann auch aufwärts hocharbeiten. Mehr erwarte ich tatsächlich auch nicht. Aber die Fans werden es ziemlich sicher kaufen. Sie werden es lieben. Und am Ende glaube ich, dass wir hier mit ziemlicher Sicherheit einen neuen Champion bekommen werden. Fan davon bin ich nicht, aber ja, vielleicht bist du es. Nee, also ich bin mir auch nicht, also boah, schwierig. Es kommt, glaube ich, auch drauf an, wo du das Match hinsetzt vielleicht sogar. Oder gesagt, durch die Match-Ansetzung kann man vielleicht gewisse Rückschlüsse daraus ziehen, ob der Titel wechseln wird oder nicht. Wenn du das nämlich als Opening-Match bringst, bin ich mir sicher, dass der Titel wechselt, weil du wirst der Crowd dann viel Feel-Good-Moment mitgeben. Ich weiß auch gar nicht, wie ich zuerst reinkommen lassen würde. Ich glaube, ich würde zuerst sogar Gunther als erstes reinkommen lassen und dann mit diesem mega Yeet-Entrance da die Halle schon irgendwie heiß zu kriegen. Und dann wird Jay die Titel auch gewinnen. Dann hast du gleich ein gutes Momentum. Die Fans werden es lieben. Sie finden ja das Yeet-Movement auch total toll. Und dann hast du ein sicheres Ding. Wenn du das Match irgendwo in der Mitte der Card ansetzt, kann es durchaus sein, dass das ein Indiz dafür ist, dass Gunther verteidigt. WWE ist mit Gunther ja immer noch ziemlich zufrieden. Ich weiß nicht warum, aber gut, Gunther macht es ja auch okay, aber er soll ja vielleicht auch es genauso machen, wie er es macht. Und WWE findet super, wenn Chris und ich auch glauben, dass da viel von dem so ein bisschen verloren gegangen ist, was Gunther stark und ausgemacht hat. Deswegen bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob Gunther hier zwingend den Titel verlieren muss. Das Momentum schreit nach Jay, aber ich finde, der hat schon seit Monaten overperformed, ehrlich gesagt. Oder overachieved ist das bessere Wort, overachieved. Deswegen, boah, also jetzt nochmal 3, 4 Monate Yeet-Champion, boah, schwierig, ehrlich gesagt. Und deswegen würde ich sagen, boah, Prozente 50-50? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich kann mich ganz schwer festlegen, ob man hier wirklich mit Jay geht. Und deswegen sage ich diplomatisch, ich mache es von der Match-Ansetzung abhängig. Wenn das der Opener wird, safe Titelwechsel. Ansonsten bin ich mir nicht sicher. Über die Fehde haben wir auch, wie Chris sagte, sehr viel schon gesagt. In der Tat würde ich gar nicht mehr so viel ergänzen wollen. Bleibt die Matchqualität. Und das Blöde ist, das ist ein Rematch von einem Match, das wir vor noch gar nicht so langer Zeit, ich glaube Mitte Januar hatten wir es, vor dem Rumble gab es ja schon mal die erste Ansetzung. Und das war nicht so gut. Das war kein wirklich starkes Match. Es hatte wenig Pace. Es war deswegen auch aus meiner Perspektive relativ langweilig. Wenngleich es gerade durch Jay natürlich den einen oder anderen spektakulären stiffen Move gab. Der ist sich da für die Bumps ja auch nicht zu schade. Aber wenn es jetzt eine Kopie dieses Matches wird, dann wird es aber auch als Opener keine so gute Figur machen. Also die müssen sich da wirklich, also die müssen gucken, dass sie da einen Weg finden, dass sie eine Chemie finden, dass sie da ein halbwegs gutes Match über die Bühne bringen, dass wir hier im Bereich können. Das ist auch absolut möglich. Aber so großartig Gunther mit vielen anderen Gegnern funktioniert zu sein, vielleicht haben sie irgendwas rausgekriegt, dass es klappt. Denn das ist auch ein Problem, Stichwort Jay als Champion. Jay hatte großartige Matches gegen Roman. Das ist aber jetzt auch 5 Jahre her bald. Naja, 4,5. Und da war aber auch viel, sag ich mal, Storyline-Faktor, der das Match und die Matches gut gemacht hat. Es war auch sehr stiff. Also das war eher so ein Brawl als ein klassisches Wrestling-Match. Diesmal wird es wohl auch Richtung Brawl gehen. Hättest. Das hat man ja schon versucht, dass jetzt da Jimmy so ein bisschen platt gemacht wird von Gunther. Aber das kauft man natürlich im Vergleich zur Bloodline nicht so richtig ab. Also ich zumindest nicht und ich glaube, vielen geht es ähnlich. Und deswegen müssen sie hier irgendwie den Schlüssel finden, dass sie da ein ordentliches Match rauskriegen. Du kannst Gunther auch nicht squashen. Also, oh, Match wird schwierig, also machen wir einen Squash. Haben wir einen super Pop für die Fans? Weiß ich nicht. Ist also für Gunther nicht so gut. Und ich weiß auch nicht, ob die Fans dann da pauschal durchdrehen, wenn sie da irgendwie so ein 5-Sekunden-Squash-Match kriegen. Deswegen, boah, also, ich, bei Lotte und Tiffy war ich mir sicher, das wird eine Bombe, oder bin ich es mir immer noch? Hier habe ich ein bisschen Angst und deswegen Idealszenario wäre, wenn sie sowas ich roundabout 3,5 Sterne rausholen können. Das halte ich auch, wie gesagt, nicht für unmöglich, aber da müssen sie sich schon strecken und deswegen hoffe ich, dass das gelingt. Vielleicht setzen sie auch auf den Fanbonus, dass die Fans das Match schon tragen werden, das wäre wichtig, aber ja, so richtig gehypt bin ich nach wie vor nicht bis gar nicht. Wo ich bei Lotte ein tolles Match erhoffe ich mir hier eigentlich ein solides Match. Und das sagt eigentlich auch schon ziemlich viel, wenn ich mich so reden höre gerade. Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe ja ein bisschen, dass Jey Uso vielleicht so eine Redeem-Match-Geschichte hinbekommt vom letzten Jahr. Das war ja mit seinem Bruder leider eine absolute Nullnummer. Und ja, ich bin irgendwo gespannt auch. Letztes Jahr hat man ja bei Tag 2 mit dem Weltschwergewichtstitelmatch begonnen. Und da hatte man auch einen Titelträger, der so ein bisschen das Match angeheizt hat mit Damien Priest. Man hat auch sofort, glaube ich, mit Finishern angefangen. Also ich bin gespannt, was man sich hier überlegt hat. Ja, weiter geht's mit einem Match, wo wir ja überrascht sind, dass es auf die Card geschafft hat und in dieser Stipulation vielmehr. Es ist Jade Cargill gegen Naomi. Und hier muss man ja tatsächlich sagen, hat man schon eine Fehde dahinter. Eine sehr langfristige sogar. Also ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher, wie lange es her ist, dass Jade Cargill bei einer SmackDown-Ausgabe attackiert wurde. Damals war sie noch Women's Tag Team Champion mit Bianca Belair. Das muss weit im letzten Jahr gewesen sein. Ja, das ist super lange. Also das ist ja grundsätzlich auch mal positiv. Und vieles hat darauf hingedeutet, dass es Liv Morgan und Raquel Rodriguez waren. Es gab auch so Überwachungskameras, die von Nick Aldis abgespielt wurden und Naomi hat Bianca etwas vorgemacht. Die ganze Zeit hat sich quasi dann in das Tag-Team geschummelt und auch quasi dann den Teil von Cargill übernommen, waren auch beide für eine Zeit lang auch die Women's Tag-Team Champions. Dann irgendwann wurde es klar, als die Elimination Chamber über die Bühne ging, gab es ja auch dieses Number One Contenders Match. Und als alle Damen im Ring standen, kam plötzlich Jade Cargill heraus. Habe ich auch schon lange, beziehungsweise oft genug, den Aura-Faktor hier genannt. Es hat mir sehr gut gefallen, ihr Auftreten. Auch generell, wie man das gemacht hat. Man hat nicht gewusst, auf wen sie losgeht. Dann geht sie auf Naomi los. Bianca eskaliert komplett in ihrer Chamber, kommt nicht heraus. Und dann hat sich aufgelöst, dass es doch Naomi war. Und der Heel-Turn war quasi perfekt und jetzt haben sich die beiden auf die Karte irgendwie geschafft. Also auch hier oft genug von mir bemängelt die Tatsache, dass man Jade irgendwie so Schwierigkeiten in den Weg stellt, die etwas unnötig sind. Und alle Naomi-Fans da draußen, das soll auch nicht irgendwie böse gemeint sein. Naomi hat sich wahrscheinlich auch einen dieser Titelgewinne verdient. Sie war ja auch SmackDown Women's Champion. Aber muss ich sagen, eine Overperformerin, wie es im Buch steht. Ja, du hast angesprochen, sie war ja ein Teil von den Funkadactyls und hat natürlich damals ihre Tag-Team-Partnerin oder Tanzpartnerin vielmehr natürlich deutlich in den Schatten gestellt. Hat auch ihre Daseinsberechtigung, aber um Gottes Willen, nicht in einem Einzelmatch bei Mania, so interessant ein Heel-Turn bei ihr auch ist. Das ist das Gleiche, was ich so ein bisschen bei Jey Uso als Argument hernehme, dass WWE sich was traut. Ja, das ist okay, aber irgendwie glaube ich, oder für mich, ich empfinde bei ihr nicht genug Ressourcen, Talent, mag jeder für sich das Wort aussuchen, um etwas interessant zu gestalten. Deswegen ist es für mich ein verbrauchtes Match für Jade, die jetzt wieder so warten muss. Ja, nach dem Rumble, auch oft genug gesagt, also wie gesagt, ihr könnt es gern Bingo spielen. Rumble damals, das war großartig gemacht. Elimination Chamber auch sehr, sehr gut. Aber beide Male konnte man meiner Meinung nach nicht wirklich die gute Saat ernten. Und jetzt bleibe ich gespannt. Ich erwarte, aus irgendeinem Grund erwarte ich hier nicht mal eine gleiche Matchqualität wie bei Gunther und Jay. Und das ist nicht so gut, muss ich sagen. Dennoch hoffe ich irgendwie auf etwas Spezielles. Also sie müssen, es ist WrestleMania, also ich brauche ein bisschen was. Wenn ich jetzt auch schon auf das nächste Match schaue, denke ich mir, meine Güte, was ist los? Also irgendwie ein Squash vielleicht von Jade oder irgendeine Rückkehr oder was auch immer. Was es nicht sein darf, ist ein Botch-Ding von 10 Minuten oder drüber. Dann verstehe ich nicht genau, was man geplant hat. Am besten Jade macht sie platt in 2-3 Minuten und dann baut man auf und gibt ihr vielleicht ein paar noch bessere Gegnerinnen. Deswegen ist bei mir hier die größte Spannung eigentlich darin, wie man beide inszeniert und was der Plan ist. Denn einfach ein Singles-Match, dann stirbt es. Weil auch hier natürlich die Matchcard-Platzierung ist auch immer interessant. Große Gefahr, dass das niemanden juckt. Und dann kommt die Brass-Ring-Geschichte. Jade Cargill hat ihn nie gegrabt. Und die Allegations, sorry für die Anglizismen, dass sie nicht wrestlen kann, kommen dann auch wieder zurück. Und dann muss sie wieder für Monate ins Performance Center. Und dann irgendwann wird es jedem egal sein. Die Beispiele sind oft genug genannt worden, die wiederhole ich nicht. Aber keine Ahnung. Ich gebe mal das Wort an dich. Siehst du vielleicht etwas mehr in diesem Match? Ist es ein Showcase oder wie kann man das zusammenfassen? Ja, ich weiß nicht, wie ich das am besten jetzt sagen soll. Also ich halte die Ansetzung in vielerlei Hinsicht für schwierig bis unglücklich, weil ich genau wie du nicht so richtig sehe, was man sich dabei denkt oder was man da möchte. Denn selbst wenn man jetzt mit Jade Cargill hier ein Squash-Match macht, dann wäre das auch nicht viel anders als eine Wiederholung dessen, was wir bei der Chamber gesehen haben. Da hat sie Naomi eigentlich abgefertigt. Die war weg, die war durch. So, und jetzt machst du diesen Mania-Aufbau mit dem Ende, dass es wieder ein Squash gibt. Das wäre etwas mau, finde ich. Das andere wäre gefährlich, nämlich, dass du ein richtiges Singles-Match machst. Und zwar eins, das wir mal locker 10 Minuten gehen lassen. Das ist schwierig, denn man hat bei Jade Cargill in den Tag-Team-Matches, die sie geworkt hat, durchaus gesehen, dass das nicht immer flüssig war, diplomatisch gesprochen. Da war viel im Vorfeld mit der Choreografie abgesprochen. Klar, große Matches werden immer abgesprochen, aber es wird sehr viel improvisiert, sehr viel gecallt und das ist hier natürlich schwierig. Da hat Jade einfach Probleme gehabt. Kann ja sein, dass sie sich jetzt in ihrer Auszeit und die Zeit, wo sie jetzt da ist, immens verbessert hat. Das wäre auch wichtig, denn die Erwartungen sind jetzt eben hoch. Du hast jetzt mit Jade Cargill hier ein WrestleMania Singles Match, wo man ganz genau hinguckt. Ein Squash wäre, glaube ich, für mich und für viele andere auch zu wenig. Ein Singles-Match muss gewisse Qualitätsstandard erfüllen, wenn man sich nicht ein Stück weit der Lächerlichkeit preisgeben möchte. Oder ich weiß nicht, wie man es sagen soll, wenn man einen nicht ganz zufriedenen Eindruck hinterlassen möchte, auch wieder diplomatisch formuliert. Und wenn du dann auf ein gutes Wrestling-Match gehst, dann muss man sich auch fragen, ob Naomi da die richtige Gegnerin für ist. Naomi, ich habe es eben schon gesagt, auch so Overachieverin, kann sich über ihre WWE-Karriere absolut freuen. Da hat sie das Beste, glaube ich, auch rausgeholt. Arbeitet ja auch hart und ist ja auch körperlich dann durch Tanzeinlagen und Showgeschichten. Also sie war immer over. Also die Fans fanden sie immer ganz gut. Mal mehr, mal weniger. Aber als sie damals den ersten Titel gewonnen hat, da gab es schon ziemlich einen Pop. Und überall hieß es, ja, wir gönnen es ihr. Und das ist auch klasse. Aber eine großartige Workerin ist sie eben auch nicht. So, das heißt, du hast jetzt, wenn du die reine Matchqualität hier anguckst, hast du da diverse Unbekannte, die ein gutes Match zumindest fraglich erscheinen lassen. Und deswegen weiß ich nicht, was WWE hier will. Wir haben gesagt, pack Bayley in das Match. Gut, die ist jetzt anderweitig beschäftigt. Aber da hätte man sich durchaus bessere Gegnerinnen vielleicht denken können. Also zum Beispiel richtig, also Marquee-Match, wäre Becky gewesen. Weil da hätte man sehr viel Spannendes draus erwarten dürfen. Keine Ahnung, vielleicht haut sie ja Naomi auch um, aber das wird jetzt auch nicht passen, dass das Becky vor dem Match da Naomi umhaut und dann den Spot einnimmt. Dafür ist die Storyline wieder zu lang gewesen mit den beiden. Ich weiß nicht. Ich glaube, WWE pokert hier ein Stück weit ohne Lot relativ hoch. Hätte man lieber Bianca nehmen sollen als Gegnerin. Aber ich weiß nicht. Ich gucke es mir an, weil ich gespannt bin, wie es ausgeht. Aber nicht, weil ich mich drauf freue. Aber ist ja auch, wie soll ich sagen, ein Grund, ein Match zu gucken. Ich muss sagen, bei Becky habe ich da jetzt auch so die Augen etwas weiter aufgerissen. Das wäre doch cool gewesen. Becky Lynch gegen Jade Cargill. Aber gut, das ist das, was wir bekommen. Und wir schauen es uns an. Was wir ja, vor allem, weil Becky sie auch super hätte führen können, oh, glaube ja. ich. Also, also wenn irgendwie, dann hättest du noch von den Four Horsewomen, wäre sie noch die gewesen. Also ich meine, Lotte hat ein Match, Sascha ist weg, Bayley hat jetzt ein, was ich, random Match, ja, und Becky ist nicht drauf. Genau. Und eine sichere Gegnerin hättest du eigentlich kaum haben können. Und das wäre halt so ein richtiges Showcase. Weißt du, dann steht das so bei Tag 1 und du siehst, okay, Opener, geil, wenn man so sagt, Stratton Flair, dann in der Mitte Cargill, Lynch und dann eben der Triple Threat Main Event. Also, weiß ich nicht. Wer weiß, vielleicht hauen sie uns auch um. Eine Matchpaarung, da bin ich irgendwo auch gespannt, was du drüber denkst. Der World Tag Team Championship, also die War Raiders, Eric und Ivar verteidigen gegen The New Day. Kofi Kingston und Xavier Woods, relativ frisch auf der Card. Auch eine Fehde, die nicht lange geht. Sie geht so 2-3 Wochen. New Day in ihrer Heel-Version. Stichwort Potenzial, das nicht ausgenutzt wurde, finde ich. Also, sie haben für mich eigentlich da Nuancen gehabt, die für eine ziemlich interessante Zukunft für New Day hätte sorgen können. Ja, sie haben auch dieses Segment mit Big E gehabt. Das hat für sehr viel Furore gesorgt. Viele haben auch die Leistung von den dreien da sehr gelobt. Und es war für New Day irgendwo A, vielleicht notwendig, aber B, um bei unserem Argument zu bleiben, du musst nicht jedes Tag-Team splitten. Und das ist auf jeden Fall auch mal positiv, auch wenn man hier quasi sowas wie einen Split hatte. Aber Big E ist schon lange weg wegen seiner Verletzung und wird wohl auch nicht zurückkehren. Das war so die Hoffnung von vielen, wo man hätte sagen können, okay, vielleicht kann man da langfristig etwas planen. Aber dazu ist es nicht gekommen und dann ist es für mich zumindest etwas gestorben. Die War Raiders, immer ein großartiges Tag-Team. Außerhalb von WWE großartig, dann bei NXT genial. Main-Roster war halt dann die Vince McMahon-Geschichte, der sie halt ein bisschen, sehr schwach gebuckt hat. Dann gab es eine schlimme Verletzung bei Eric und man hat sowas wie einen Singles-Run bei Ivar probiert. Da glaube ich, erinnere ich mich, dass wir beide auch gemeint haben, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Der Mann ist ja auch großartig im Ring. Aber auch das hat man dann, glaube ich, ein bisschen fallen lassen. Oder was glaube ich, man hat es fallen lassen. Und dann gab es die Rückkehr und jetzt werden sie richtig gebuckt. Das sind tolle Tag-Team-Matches, verstehe mich nicht falsch. Ich merke auch, dass es bei mir alles ein bisschen untergeht aufgrund der Titelinflation. Aber dennoch, so auf dem Papier, und das ist das Entscheidende, ist das eigentlich ein Traummatch? New Day sind lange dabei, auch beide natürlich in die Jahre gekommen, aber die beiden sind absolut in der Lage, großartige Matches zu liefern. Eric und Ivar haben das schon die letzten Wochen unter Beweis gestellt. Deswegen eigentlich gar kein Aufbau, aber so auf dem Papier macht es mich irgendwo an, aber ich kann den Finger nicht drauf zeigen. Irgendwie, es ist jetzt so, nicht, ich habe nicht so gar keinen Bock, aber wenn es dann soweit ist und ich schaue das Match, werde ich auch nicht aus dem Sessel hüpfen, sondern eher wahrscheinlich die ersten Minuten mal sämtliche Apps öffnen, um vielleicht die ersten 5 Minuten loszuwerden. Also ich weiß nicht, vielleicht tue ich den Ganzen etwas Untaten und frage mich, wie du das siehst. Traummatch oder sind wir doch ein paar Jahre zu spät? Also, das Letzte, glaube ich, nicht, dass wir zu spät sind. Zumindest nicht, was die Qualität der Worker angeht. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du meinst das Momentum, das Storyline-mäßige, die Relevanz der Teams. Genau. Und genau da bin ich auch vollkommen bei dir. Dieses Match hier muss ich selbst retten, so blöd das jetzt klingt. Denn Aufbau so semi, was Mania angeht. Momentum der Teams auch nicht so doll. Also New Day haben jetzt einen neuen Ansatz bekommen, der für mich auch schon wieder verwässert ist oder sich im Sande verläuft. Ich weiß nicht, wie ich es am besten formulieren soll. Als ja, Kick-Off genommen, um den Heel-Turn einzuleiten. Und das war's. Und seitdem sind sie jetzt böse. Also da wird die Story mit Big E auch nicht weitererzählt. Keine Ahnung, ob Big E nochmal irgendwie meint, zurückkommen zu können, dass man sich da jetzt vielleicht noch storyline-mäßig so einen Twist für später aufbewahrt. Oder ob Big E, weil er weiß, er kommt nicht zurück, auch vielleicht doch lieber gar nicht so gerne Gegenstand der Storyline sein will. Auch komisch, weil dafür ist er sehr oft dann im Expertenpanel bei den Pay-Per-Views zu sehen gewesen, immer. Um New Day. Ich habe es damals gesagt, das ist okay, aber sie wird nicht so richtig weitererzählt. Sie dümpelt so auf Under- bis Midcard-Flamme vor sich hin. Das ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Sie sind zu gut und werden zu relevant auch noch in den Shows gehalten, als dass sie wirklich faden würden. Aber um wirklich jetzt nochmal so sich neu zu erfinden und durchzustarten, da fehlt es dann auch wieder. Also es ist irgendwie so, ja, ist eben da. Und die War Raiders tun mir richtig leid, weil ihr Booking eine Katastrophe war im Main Roster. Das war wirklich Comedy pur mit fliegenden Hammelkeulen oder was das da war. Und jetzt der 50. Neuversuch und es juckt kaum ein. Und das ist die einzige Chance, die dieses Match hier hat, als ich ihm meinte, es muss sich selbst retten. Wenn es auf die Card kommt, Chris und ich gucken darauf und sehen, Mensch, zwei super Teams. Ja gut, aber meine Güte, haben ihre Heydays auch gehabt und so Storytelling kickt mich nicht. Mal gucken, was denn so in den Apps los ist, so nach dem Motto. Aber, also das kann dann auch dahin gehen. Passiert nichts. Aber das kann auch vielleicht Klick machen. Und ich glaube, ich traue es beiden Teams zu, dass sie es schaffen können, den Klickfaktor herbeizuführen, weil sie beide einfach wirklich gut sind. Die War Raiders sind ein überragendes Team und Kofi und Xavier, wenn der Klickfaktor kommt, auch. Die waren als New Day auch großartig tatsächlich. Gut, da war auch noch der Big E-Faktor immer noch so ein bisschen mit dabei. Jetzt sind sie alleine. Ja, ich mag New Day eben und ich mag auch die War Raiders und deswegen möchte ich dieses Match auch mögen wollen, aber es muss mich kicken. Und wenn ich schon als jemand, der die Teams wirklich mag, so ein bisschen verhalten bin, wird es vielen anderen, die jetzt noch ein bisschen reservierter sind als ich, noch eher so gehen. Aber ich glaube und hoffe, und ich bin ja heute mal positiv gestimmt, ich hoffe, dieses Match kann sich selber retten, denn wenn sie so einen Klickfaktor hinkriegen, dann kann das hier ein Vier-Sterne-Ding werden. Das ist potenziell absolut möglich. Aber ich glaube einfach, dass die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Das passt vom Hype-Faktor nicht und es wird auch, glaube ich, von der Auslegung des Matches nicht so sein dürfen von den Bookern, dass das hier die Show stiehlt. Deswegen denk mal, was ich 10, 12 Minuten werden es werden und am Ende ja, könnte einen Titelwechsel geben, könnte eine Verteidigung geben, ist eigentlich egal. Wenn du mit New Day die nächste Stufe machen willst, gib ihnen die Gürtel. New Day waren als Heels immer, fand ich, immer deutlich besser als Faces. Vielleicht können sie da noch einen Boost machen, aber für mich sind auch New Day als Heel so ein bisschen eingefahren. Deswegen, ich gucke es mir einfach an und wie Chris schon sagte, Potenzial ist da richtig, richtig was drin. Und wenn wir es bei Tiffany und Lotte so gemacht haben, können wir es hier auch machen. Lassen wir das Match als solches auch auf uns zukommen und hoffen das Beste. Ja, ich muss sagen, zwei Dinge haben bei mir auf jeden Fall etwas ausgelöst, nämlich, dass einerseits hat dieses Match so von der Aufbau her auf jeden Fall eine WrestleMania-Card nicht verdient, muss man sagen. Und das Zweite ist dieser berühmte Klickfaktor. Und ich finde, New Day sind sehr berühmt dafür. Sie haben nämlich diesen Klickfaktor für mich sehr oft geschafft. Sie sind vielleicht sogar das Paradebeispiel. Und deswegen habe ich hier auch die Hoffnung auf diesen Switch, wo man irgendwo dann eben das Handy weglegt und sich denkt, okay, alright, hier geht's los. Deswegen, lass doch zum Beispiel Big E zurückkommen und als Heel die beiden unterstützen. Hast du auch einen Wow-Faktor. Das wäre interessant. Ja, vor allem hast du sie dann wieder zu dritt zusammen. Und ich werde sie dann als Heel sowieso wieder feiern. Ich fand sie als Heel ja immer toll. Aber du hast dann irgendwas, ja? Also ich glaube irgendwie, dass Big E hier eine Rolle spielt, weil sonst hätte es dieses Match auf der Card nicht gebraucht und vielleicht hätte es auch sogar gar nicht raufgedurft. Da hast du schon recht. Stimmt. Und das, aber du hast ja auch gesagt, der Big E ist ja da. Er ist ja nicht weg oder so. Er ist in den Panels und als Valet langt das ja. Und ich glaube, das braucht New Day auch, glaube ich. Big E am Mike ist so gut bei New Day gewesen. Und das wäre wichtig, wenn er wieder da wäre. Und sei es eben als Valet. Da darf er eben keine Bumps nehmen. Also, gut, meine Güte, das ist, wird ja wohl, macht Heyman ja nur auch nicht, wenn er durch den Tisch fliegt. Also das sollte ja möglich sein. Nee, deswegen, ich muss sagen, jetzt bin ich dann doch etwas positiver gestimmt auf das Match. Ja, das nächste, das ist so ein typisches Match, wo ich mich immer freue, dass du anfängst. Aber ich versuche. Ach, kann mal. Ich machen, Chris, mein Husten geht gerade. Okay, ja, bitte, weil ich bin da einfach immer, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, da, komisch, da habe ich zum Beispiel eine ganze Menge. Ich habe ja auch gut. In der letzten Woche ja schon viel drüber geredet. Ich glaube, du meinst LA Knight gegen Jacob Fatu. Ja, korrekt. Exakt. Ja, United States Championship, LA Knight gegen Jacob Fatu. Gab es ja auch bei der letzten SmackDown-Ausgabe noch so die ein oder andere Entwicklung, die aber auch jetzt nicht mehr so viel Zündstoff reingebracht hat, eher dann nachher auch Richtung Randy Orton gegen Nick Aldis bei Tag 2, müssen wir abwarten, aber wurde ja doch auch angedeutet, ziemlich konkret, schauen wir mal. Chris und ich haben es im letzten Wochenrückblick auch gesagt, Jacob Fatu, bookingmäßig ein bisschen eingenordet, was das Standing angeht, aber immer noch Heyday-mäßig over genug. Ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll. Also der Junge ist gut, das kann man, glaube ich, schon sagen. Und er funktioniert auch bei dem, was er macht, bei der Crowd ganz gut. Dass er jetzt ein Titelmatch hat, finde ich auch gut. Wir haben auch gesagt, was man da, letzte Woche haben wir es gesagt, was man da alles für Möglichkeiten machen könnte mit Jacob und der Bloodline. Dass du die Bloodline hier eingreifen lassen kannst zugunsten von Jacob. Dass du sie eingreifen lassen kannst zulasten von Jacob. Ich habe gedacht, ich würde sie definitiv zugunsten von Jacob eingreifen lassen, damit Jacob den Titel hier gewinnt und dann die Bloodline-Storyline weiter fortgeführt wird. Schauen wir mal. Das Blöde ist nur, dass ich mir hier als Gegner nicht LA Knight gewünscht hätte, sondern tatsächlich Braun Strowman, weil die beiden, Fatu und Strowman, eine richtig, richtig gute, ja, ein richtig gutes Feeling füreinander hatten. LA Knight jetzt als Champion, dann kurz nicht mehr Champion, weil Nakamura Champion war, jetzt wieder Champion. Funktioniert ganz gut, kann man sagen, macht sein Ding. Aber ist nicht mehr so heiß wie vor zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren. Das kann man, glaube ich, auch sagen. So, ich weiß auch nicht, wie die beiden hier funktionieren, ehrlich gesagt. Denn Strowman und Jacob hatten eine Dynamik, die aufgrund ihrer Körpergröße und aufgrund ihres Gimmicks und der Art und Weise, wie Jacob eben worked, sehr gut gepasst hat. Die sind auch dahin gegangen, wo es weh tat. Bei LA Knight weiß ich nicht, wie man das erzählen möchte, denn LA Knight kommt anders rüber. LA Knight verarscht seine Gegner so ein bisschen mit dem Mike. Und ich weiß nicht, wie Jacob da, wie er sich da positioniert. Also er darf sich eigentlich gar nicht drauf einlassen. Die blöde Sache ist nur, wenn LA Knight anfängt zu reden. Also eigentlich müsste Jacob ihm sofort das Mikrofon klauen, weil sonst wird es schwierig. Denn wenn LA Knight anfängt, dann hast du schon ein paar Sprüche schon gegen dich sitzen gehabt. Und dann musst du sie ihm wirklich übel heimzahlen, wenn du nicht schon die ersten Schrammen mitbekommen möchtest. Also schwierig. Also LA Knight ist für mich nicht der richtige Jacob-Gegner. Eigentlich müsste Jacob in seiner Prime LA Knight squashen. So, also komische Ansetzung. Ich kriege sie auch kaum gegriffen. Für mich ist es entweder ein Jacob-Heißhalte-Match und oder ein Bloodline-Reinventing-Match, dass man die Bloodline-Story wieder aufnimmt mit der Bloodline 2.0. Also ich glaube, das wird hier als Singles-Match gar nicht so wichtig. Es wird, glaube ich, ein Storytelling-Match. Und als solches bin ich mal gespannt, Chris. Ah, ich finde, das gefällt mir irgendwo. So ein Storyline-Match, glaube ich, das ist ja auch die perfekte Wahl. Also ich glaube auch, dass das Match der beiden ganz ordentlich werden kann. Das kann ich wirklich schwer greifen, ähnlich wie du. Aber mir hat das auch gefallen bei der letzten Ausgabe. Glaube ich, hast du auch so ein United States Championship, also Fehde zwischen Fatu und Solo angesprochen innerhalb der Bloodline. Das fände ich für Stable und für Titel wirklich mal eine interessante Idee. Weil diese Hin- und Her-Switch-Geschichten mit Knight und Nakamura, finde ich, haben Superstar als auch Titel nicht so gut getan. Und wenn der Titel jetzt länger innerhalb der Bloodline so bleibt und heiß umkämpft wird und man das auch entsprechend langfristig bookt, dann kann das eigentlich so kulminieren, wunderbar, beim SummerSlam zwischen Fatu und Solo Sikoa. Von daher fände ich das gar nicht so schlecht, wenn man das hier so ein bisschen als Grundlage hernimmt. Und dann ist LA Knight tatsächlich irgendwo auch der richtige Gegner, weil Nakamura hätte hier als Heel nicht hineingepasst, auch als Star. Und LA Knight ist halt jemand, den packst du auf die Karte. Die Fans mögen ihn, sie lieben die Musik, sie mögen es auch, wie er quasi seine Gegner auch verarscht, wie du schon richtig gesagt hast. Und Fatu ist halt natürlich auch so ein Showcase-Superstar. Der wird herumfliegen und dann wird sich zeigen, welche Rolle auch Solo Sikoa spielen wird. Deswegen bin ich hier auch irgendwo tatsächlich so, gehe ich positiv hinein, auch wenn, und das ist so für mich der Abschluss, Fatu gegen Strowman, Last Man Standing Match, das wäre halt schon, das wäre cool gewesen, wo du das mitten in die Card packst, wo die beiden auch keine Angst haben sollten, dass die Fans ihnen da vielleicht jetzt nicht wegschlafen, aber einfach ein bisschen müde sind und warten auf den Main Event, ja. Also bin ich auch gespannt, wie die das handeln werden, beziehungsweise auch, wo sie platziert werden. Ja, zumal auch der US-Titel, wie du gesagt hast, sehr, sehr gut zur Bloodline passen würde, ich. Also dann hast du einen Grund, dass die wieder jetzt sich zusammengetan haben. Er sagte ja auch, Jacob sagte ja, ich mach's ob mit oder ohne euch, ich werde der Letzte sein, der steht und so weiter. Und da haben sie sich ja auch schon zu ihm so ein bisschen bekannt und jetzt dann vielleicht wieder. Und wenn dann Jacob mit Solo und Tamatonga und Tongaloa dadurch die Shows tigern und den Gürtel da präsentieren, das ist ein Faktor. Und dafür ist der Gürtel doch da. Das ist wichtig. Und deswegen hoffe ich hier auch auf einen Titelwechsel. Ich auch. Und wie gesagt, der United States-Titel, der war eh schon lange nicht mehr Faktor in einem Stable. So wie zum Beispiel das Hurt Business. Und ich glaube, das hat irgendwo so Potenzial. Potenzial hat auch das nächste Match für mich zumindest mit ein paar Abstrichen, sage ich mal so, irgendwie die Show zu stehlen. Aber das liegt vielleicht, beim Rey ist es vielleicht ein bisschen im Alter zu spät, aber Rey Mysterio gegen Debütant El Grande Americano. Story auch relativ kurz, also um jetzt quasi die Katze aus dem Sack zu lassen, Leute. Ich gehe mal davon aus, es ist Chad Gable unter der Maske und er hat ja ein paar Probleme gehabt mit Luchadors. Ja. Penta kam in die WWE, hat ihn besiegt und er hat ja auch gegen die Latino World Order sämtliche Probleme gehabt und hat dann quasi American Mate dazu beauftragt, in seiner Abwesenheit Titel zu gewinnen. Hat jetzt semi-gut funktioniert, aber er hat in der Zwischenzeit zu seinem inneren Luchador gefunden und ist jetzt bestreitet quasi die Shows als El Grande Americano, sofern wir hier nicht wirklich einen Swerve haben und es ist tatsächlich jemand anderes unter der Maske. Unglaubliches Match hatte er ja schon gegen Dragon Lee, da ist so auch wieder mein Traumbooking-Auge, da tropfen die Tränen. Meine Güte, war das bei Raw gut. Das war nämlich nicht nur High-Flying, das war auch so ein bisschen Kurt Angle und Brock Lesnar drin. Das war intensiv, High Athletic mit ein paar Germans, das war so gut. Rey ist natürlich der größere Star. Es ist für WWE einer der wichtigsten Superstars wahrscheinlich. Ich glaube, seine Masken verkaufen sich unglaublich. Er ist ein Vorbild für die Kleinkinder und das nicht nur seit gestern. Man hat es oft genug probiert und das beste Beispiel wird wohl Alberto Del Rio sein. Hat nicht funktioniert, Andrade hat nicht funktioniert, Dragon Lee, da passt es auch von der Aura und Charisma nicht, muss ich sagen. Und deswegen ist er hier wohl auch der richtige Gegner. Wir haben nachgeschaut, Rey ist 50, sein letztes gutes Match, weiß ich nicht, kann ich mich jetzt nicht erinnern tatsächlich. Aber dafür ist El Grande Americano umso besser. Also sehe ich hier was. Ich habe auch Bock auf dieses Match, denn es ist so irgendwie Tag 1, da fehlt mir super viel Farbe in dieser Matchcard. Und dieses bringt Farbe hinein. Also habe ich hier Lust, um zu sehen, kann der Rey so ein Tempo gehen? Bei Chad bzw. El Grande Americano machen wir gar keine Sorgen. Und wenn die dann reinfinden irgendwas, dann glaube ich auch an einen potenziellen Showstealer. Vielleicht erwarte ich zu viel. Ich habe auch das Gefühl, dass ich zu viel erwarte. Und es wird dann irgendwie so ein Blödsinn, wo Rey dann El Grande Americano die Maske abreißt und sie machen sich über ihn lustig. Es wird wahrscheinlich auch Eingriffe geben von Latino World Order und American Made. Das sind alles so Sachen, die ich nicht brauche, die ich aber erwarte. Deswegen gehe ich sehr zwiegespalten, mit viel Hoffnung aber trotzdem in diese Paarung. Ja, ich versuche dich nicht zu entmutigen, aber ich glaube, ich werde es auch tun müssen, denn nein! Doch, ich befürchte das leider auch. Also ich befürchte irgendwie 8-Minuten-Match mit viel Firlefanz drumherum. Ja. Das Ding schreit nach Midcard. Es schreit danach, so, Chat, erstes Mania-Match, Glückwunsch. Ray packen wir noch rauf und es wird irgendein Mist. Irgendwas mit einer Demaskierung, das ist genau so ein Schrott. Das ist ja das Schlimmste, was einem Luchador passieren kann, wenn man ihm die Maske wegnimmt. So, vielleicht macht Ray das dann und dann sagen, oh, es ist Chad Gable, ich wusste es die ganze Zeit nicht oder irgend so ein Unfug. Chad Gable wird auch das übrigens großartig sellen. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Aber der Traum, den diese Ansetzung anregt zu träumen, nämlich eine Viertelstunde und 4 Sterne plus X, ich glaube, das wird wohl ein Traum bleiben, weil es zu sehr Midcard ist, weil Ray, selbst wenn sie die Viertelstunde bekommt, da muss bei Ray viel passen und zwar mehr als Stiefel runterspulen. Das kann er noch, bin ich mir sicher, aber das muss dann eben auch kommen. Und es muss mit Chad Gable dann auch passen. Das glaube ich aber auch, dass es passt, weil Chad Gable worked so gut, so sicher bis jetzt. Das ist, also das sollte klappen. Gerade so Luchador-mäßig. Und das wäre natürlich toll, aber ich bleib dabei, es ist wohl so eine Traumvariante. Ich habe irgendwie Angst. 8 Minuten und Comedy-Schrott, bei dem ich dann hoffen muss, dass Chad Gable es großartig sellt. Das wird er können. Aber ja, am besten kommt noch Otis dazu oder irgend sowas. Und ja, dann. Boah. Ja, Otis ist auch nicht auf der Card. Und also ich rieche das. Der wird hier irgendwie involviert werden mit der Latino World Order und dann kommt die große Abrechnung. Ich weiß es doch auch nicht. Aber wie gesagt, Hoffnung und Bang ist hier beides groß. Ich bange aber tatsächlich leider mittlerweile mehr, als ich hoffe. Ich bange jetzt auch mehr, weil das klingt einfach logisch. Ich persönlich glaube auch, dass Ray einfach auch nicht mehr kann. Ich weiß nicht, diese Knie sind ziemlich beansprucht worden, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Und damit kommen wir tatsächlich auch schon zum Main Event von Tag 1. Triple Threat Match. Roman Reigns gegen CM Punk. Hier steht mit Paul Heyman gegen Seth Rollins. Sehr gern Bingo spielen. Es wurde unglaublich viel schon von uns hier gesagt. Ich fasse mal zusammen. Seth hat hier nichts verloren. Am Anfang hatte ich nicht so Bock drauf. Es hat sich sehr nach Sorry Guys, Rocky hat Zeit und Cena hat sich bereit erklärt, Heel zu turnen. Ihr habt alle keinen Platz im absoluten Main Event. Deswegen werden wir einfach mal alles in einen Sack stopfen, was wir erreichen wollen. Nämlich Reigns, der seine Strähne im Main Event weiter fortführt. CM Punk, der endlich sein Main Event bekommt. Und Seth kommt auch dazu. Und dann hat man aber, vor allem in den letzten Wochen, zumindest mal eines genutzt, nämlich diesen Favor, den Gefallen von CM Punk, den er sich erarbeitet hat bei Paul Heyman, indem er bei Team Roman Reigns bei der Survivor Series aushilft. Und ich finde, das hat man eigentlich ganz gut gemacht. Das ist so ähnlich wie bei Jade gegen Naomi. Da hat man langfristig eine Story. Der Favor war, Paul, du musst bitte an meiner Ringe gestehen. Für mich etwas zu wenig, aber hat irgendwo vielleicht Logik. Doch, doch, kann man so machen. Und es gab dieses Segment, dieses berühmte, wo wir gesagt haben, das war verdammt gut. Vor allem von Paul Heyman. Man darf eigentlich nicht überrascht sein, aber nochmal unglaublich, wie er da den Tränen nahe war und gesagt hat, sorry, Tribal Chief, aber es ist mein bester Freund. Und Seth war halt auch da. Bei Raw hat man dann irgendwie versucht, uns etwas vorzumachen, indem Seth Rollins sich sowas wie einen Gefallen erpresst hat, indem man den Stomp daneben gesetzt hat, absichtlich bei Paul Heyman. Und jetzt ist quasi, SmackDown ist ganz frisch, also eine Raw und eine SmackDown-Ausgabe. Roman wird bei Raw sein und ich glaube, bei SmackDown wird auch noch was passieren. Aber grundsätzlich, was wir beide vorausgesagt haben, ist, alle drei kommen alleine mal vorher heraus und die Kommentatoren spielen das Spiel, wo ist Paul Heyman und wann kommt er und kommt er überhaupt? Und dann kämpft er mit sich und greift für irgendjemanden ein. Das ist mal die Story. Das Match, schau, auf dem Papier hat das alles, was man braucht. Du hast mit Roman den absoluten Superstar, der die WWE getragen hat auf den Schultern. Seine Matches haben zugegebenermaßen natürlich sehr viel durch Eingriffe gelebt, aber dass der Mann wrestlen kann und eine Geschichte im Ring erzählen kann, ich glaube, darüber müssen wir auf jeden Fall nicht mehr sprechen. CM Punk zwar in die Jahre gekommen, aber für mich persönlich, seine Matches, die er bei WWE hatte, das war alles sauber. Das waren gute Matches, auch die gegen Seth, das bei Netflix, ich glaube bei der Premiere war das, das war sehr, sehr gut. Gegen Drew McIntyre, das Hell in a Cell Match, für mich noch immer eines der besseren Matches im vergangenen Jahr. Und Seth, so sehr wir ihn eigentlich nicht mehr brauchen, oder eigentlich, man braucht ihn hier auf jeden Fall gar nicht, der Mann ist technisch hier wohl der Stärkste, oder ziemlich sicher. So, jetzt geht es natürlich darum, können wir irgendwie das Wort, es geht um die goldene Ananas, oder den Satz streichen. Wenn man das streicht, dann wird das hier ein sauberer Main Event, wo man eine Story erzählt, ein gutes Wrestling-Match sieht und vielleicht dann so ein Swerve bekommt, wo sich Paul Heyman dann für X, Y oder Z entscheidet. Z in dem Fall Seth Rollins, was, ja, keine Ahnung, unlogisch wäre, aber vielleicht logisch von der Story, die man erzählt. Und dann geht es halt darum, ist es eigentlich für alle drei würdig? Ist es eines WrestleMania würdig? Fede hat es für mich so gerade noch geschafft, wo ich sage, okay, gebt ihnen den Main Event, weil die anderen halt auch nicht performt haben. Und so schaue ich es mir einfach mal an. Sternemäßig weiß ich wirklich nicht, was ich sagen soll, weil es einfach so für mich eine 50% Wrestling und 50% Storyline-Geschichte ist. Vielleicht sogar mehr Story als Wrestling. Und wenn die drei gut harmonieren, dann wird das ein verdammt gutes Match. Aber für mich die Gefahr ist darin, das hast du, glaube ich, oft genug auch gesagt, und dann gebe ich dir auch das Wort, WrestleMania liegt so im Main Event von Singles-Matches. Das letzte Triple Threat war tatsächlich auch mit Roman-Beteiligung, Daniel Bryan und Edge. Ich glaube, damals bei der Review haben wir gesagt, gut, aber ich erinnere mich nur noch an den Stacked Pin. Deswegen, das sind so meine Gedanken dazu. Ich kann den Finger auch noch nicht ganz genau auf positiv oder negativ stellen. Ich schiebe mal quasi den Stein auf positiv und sage, irgendwo freue ich mich auf das Match. Aber da ist schon viel auch nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Nee, das kann man auf jeden Fall sagen. Also für mich ist hier sehr, sehr viel nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber ich glaube, wenn die Entrances kommen, werde ich es fühlen. Und ich glaube, so wird es vielen gehen. Weil dafür ist Reigns bei solchen großen Events mittlerweile einfach zu groß. Dafür ist Punk in seinem ersten Mania Main Event. Dafür hat Heyman viel zu gute Arbeit geleistet, wieder mal im Vorfeld. Wenngleich er vielleicht einen Tick zu sehr in den Vordergrund gerückt wurde. Aber das ist bei Heyman, glaube ich, so eine Sache. Heyman ist einfach immer gut. So, dann ist Rollins drin, den ich hier nicht drin haben wollte. Möchte ich eigentlich auch immer noch nicht, weil ich lieber das Singles-Match gehabt hätte. Ich will mich da jetzt auch gar nicht wiederholen und euch langweilen und nerven. Aber wenn man wirklich ein Wrestling-Match haben möchte und die Pace relativ hoch hält, dann ist Rollins hier vielleicht tatsächlich ein Faktor, an dem man schwer vorbeikommt. Denn Punk und Reigns werden Pausen brauchen im Singles-Match. Punk ist jetzt so auch Mitte, Ende 40. Ich glaube, 45 ist er. 45, 46. Und Reigns, ist Reigns auch schon 40? Das will ich mal kurz gucken, ob Roman Reigns noch schon 40 oder noch 39 ist. Er ist noch 39, er wird im Mai wird er 40. So, aber Reigns ist auch nun auch kein Federgewicht. Und der hat auch schon sehr viel und sehr hart geworkt und ist auch gesundheitlich ja durchaus gezeichnet, wie wir alle wissen. Insofern werden die dann vielleicht auch so ein bisschen ihre Pausen brauchen, weil sie sich auch nicht auf den verlassen können, der das Match dann trägt. Sie sind mittlerweile, glaube ich, beides Worker, die solche Leute wie Rollins dann, wenn es zu den ganz höchsten Weihen geht, vielleicht brauchen. Und insofern ist Rollins dann vielleicht tatsächlich ein Faktor, der in diesem Match dann wrestlerisch, ich will nicht sagen, dass er unbedingt notwendig ist, aber der vielleicht dann hier die Akzente zu setzen vermag. Und deswegen Rocky hin, Rocky her. Das ist jetzt so eine Sache gewesen mit Dwayne Johnson. Kommt er nicht? Wenn ja, wie und was macht er? Er ist jetzt raus. So, Triple Threat im Main Event ist immer so eine Sache. Aber ich glaube, wenn man das alles außen vor lässt und die Entrances passieren und die Pyro knallt und die Fans finden es toll und es ist dunkel und so, ich glaube, ich werde es fühlen und ich glaube, ich freue mich auch tatsächlich dann letzten Endes doch drauf. Und ich bin gespannt, was man uns da auch erzählt. Denn das Storytelling wird ja auch ein Faktor sein. Dass das Gute bei diesem Match ist, das hat ja viele Reigns-Matches auch so ein bisschen gelähmt, auch den letzten Main-Event gegen Cody. Du weißt, mit den Near-Falls, da kaufst du lange Zeit erstmal gar nichts. Hier könnte tatsächlich jeder Fall durchgehen oder jedes Cover könnte durchgehen, weil du absolut nicht weißt, wenn du die Story weitererzählst. Jeder könnte theoretisch jederzeit durch jeden Move irgendwie gewinnen. Und am Ende könnte es dann immer heißen, ja, Heyman hat es von Anfang an sich so ausgedacht. Und das ist ein Faktor, der tatsächlich hier für richtig Stimmung sorgt, weil ich weiß nicht, oder ich weiß genau, anders als bei den anderen Reigns-Matches, alles, was bis zu 25 passiert, muss ich gar nicht drauf achten, weil es passiert sowieso gar nichts, covermäßig. Also ich kann wrestlerisch drauf achten, aber ich muss von der Match-Spannung nicht drauf achten. Und hier muss man eigentlich die ganze Zeit dabei sein, weil du auf bestimmte Interaktionen mit Heyman vielleicht achten könntest, was macht der wie blinzelt er wem zu oder keine Ahnung. Dann muss man bei den Covern so ein bisschen drauf achten. Klar, die ersten werden natürlich auch nicht durchgehen. Aber nachher die Nearfalls, da kann es bei jedem Nearfall eigentlich vorbei sein. Und das ist vielleicht auch der Vorteil, den die Ananas hier mit sich bringt, weil eben doch vieles möglich ist. Und letzten Endes finde ich dann doch einiges Positive an diesem Match, was ich in den letzten Wochen gar nicht mehr gedacht habe. Und freue mich tatsächlich auch hier mehr drauf, als ich dachte. Ich meine, du hast mir das jetzt sehr gut verkauft, weil die Entrances sind schon sehr besonders, vor allem bei Roman und bei CM Punk. Ich bin ja auch großer Fan von Punks Theme-Song. Und du hast auch richtig, das möchte ich nochmal unterstreichen, dann gehen wir in Nacht 2. Es wird sich aufbauen, irgendwann aufbrauschen und dann wird es eine richtig geile Sequenz geben, wo sie sich wahrscheinlich die Finisher um die Ohren hauen und dann wird es richtig coole Nearfalls geben. Also ich glaube, das wird dann ziemlich cool und da werde ich sicherlich gefesselt sein an dem Fernseher oder Monitor. Ich weiß noch nicht, wo ich es mir anschauen werde. Ja, Tag 2. Und hier wird gelistet das folgende Match. Natürlich nicht die Card-Platzierung, die sichere, aber Women's World Championship. Es ist ein Triple Threat Match. Io Sky verteidigt ihren Titel gegen Elimination Chamber-Siegerin Bianca Belair und Rhea Ripley. Die Fehde, die Story, die man uns hier erzählt hat, ist eine etwas skurrile. Rhea war von nicht allzu langer Zeit noch Women's World Champion, hat den Titel dann gegen Io nach der Chamber verteidigt, weil sie, glaube ich, in irgendeine, ja, es war eine Battle Royale oder so, keine Ahnung. Sie hat auf jeden Fall Io Sky unabsichtlich ein Match gekostet und dann hat man sich geeinigt, dass sie als Entschädigung ein Titelmatch bekommt. Bianca als Number One Contender hat sich das Match aus nächster Nähe angesehen und hat mehr oder weniger absichtlich, unabsichtlich für eine Ablenkung gesorgt und es gab den überraschenden Titelwechsel. Io gewann und war damit bei der Card als Championess gegen Bianca. Rhea hat sich dann beschwert natürlich bei Bianca und das war dann die Krux in der Story, dass quasi Rhea und Bianca sich mehr um ihre Probleme untereinander geschert haben als um Io Sky. Die hat das gar nicht gut empfunden, als respektlos. Und es hat sich dann so geschoben. Adam Pearce hat dann auch so gesagt, wir lösen das folgendermaßen. Rhea bekommt ihr Rückmatch gegen Io Sky und Special Guest Referee Bianca Belair, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber okay. Und klar, das hat ist ausgeartet. Bianca hat eine Double Disqualifikation ausgesprochen. Und Adam Pearce hat gesagt, mir reicht's. Rhea, du bist jetzt einfach auch drin. Triple Threat. Und der Vertrag wurde unterzeichnet. Am Ende war dann Io Sky die Oberhand gewonnen hat. Zumindest bei der letzten Raw-Ausgabe. Jetzt nicht meine perfekte Story. Es geht schlimmer. Man hat zumindest hier für ein paar Überraschungen gesorgt. Aber vielmehr bin ich interessiert hier an der Matchqualität, denn das hier ist dann nochmal ganz anders als das Triple Threat Match der Herren im Main Event von Tag 1. Ich glaube nämlich, dass hier Matchqualität sogar noch mehr drin ist. Io Sky bin ich generell ein Fan. Irgendwie bin ich auch happy, dass Triple H so ein Fan ist, denn er schenkt ja jetzt schon quasi zum zweiten Mal hintereinander die Ehre, als Championess nach Mania zu gehen. Bianca Belair, für uns beide, glaube ich, an Aktie deutlich gewonnen in ihrer Zeit als Tag-Team-Championess und Rhea im Ring muss man nicht drüber sprechen, aber vielleicht gimmickmäßig oder vielleicht für mich definitiv in einer schwierigen Phase. Erneut in ihrer Karriere, muss man sagen. Deswegen für alle drei irgendwo vielleicht sogar ein Moment, um sich zu beweisen. Die Harmonie, die, glaube ich, besteht. Also das kann hier wirklich ein Brett werden. Also wenn ich mir anschaue, was dann noch kommt, ist das hier für mich eigentlich sogar mit Abstand ein heißer Favorit auf Match of the Night. Und vielleicht musst du es sogar ganz am Anfang bringen, weil es ist klar, was am Ende kommt, das, was, auf was alle warten natürlich. Aber ich sehe hier unfassbares Potenzial. Also ich habe hier Bock drauf und werde einfach mal die Fehde so in Klammer setzen und auf entschuldigt setzen. Wie siehst du das? Ja, genauso. Also das ist ein Match, das will ich einfach sehen. Was im Vorfeld war, war jetzt so, geht so. Das Booking von Rhea sowieso mal. Muss auch sagen, das von Io ist auch nicht besser. Die ist da irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Wenngleich alles, was sie macht, eigentlich immer gut ist, finde ich. Wenn sie da rumkreischen muss, da kann sie nichts für. Aber was sie so mit ihrem Blick macht, ist immer mega. Und Bianca Belair, haben wir auch schon lange gesagt, hat als Tag-Team-Workerin unglaublich gewonnen. Das haben wir damals auch gesagt, das kann eine Chance sein, dieses Tag-Team, dahingehend, dass man sie aus dem Spotlight rausbringt, dass sie da sich jetzt wiederfinden kann. Und das hat super geklappt. Also immer dann, wenn sie nicht im Titelgeschehen ist, ist sie sowieso, oder wenn sie nicht den Gürtel hat, ist sie sowieso großartig. Und ich glaube, dieses Match wird einfach richtig, richtig gut werden können. Sagen wir es mal so. Es könnte richtig, richtig, richtig gut werden. Und von der Qualität her wohl auch das Beste des Abends. Gibt es noch ein Match, bei dem ich auch glaube, dass es richtig was reißen kann, aber da gibt es noch einen anderen Faktor, bei dem ich nicht weiß, wie ich ihn einordnen soll. Reden wir gleich drüber. Nee, einfach gucken. Die Storyline, wie gesagt, wir brauchen sie nicht. Ich habe irgendwann noch so ein bisschen geguckt, als Chris über die Storyline erzählt hat. Wir sind ja jetzt auch bei yellowpressinfos.de. Weißt du, mit wem Bianca Belair verheiratet ist? Ich wusste es nicht. Montesfort. Ja, jeder weiß es offenbar, nur ich wusste es nicht. Ich war total begeistert. Also Rhea mit Buddy Matthews, okay, Buddy Murphy, das wusste ich. Aber dass das tatsächlich Bianca mit Montesfort verheiratet ist und auch schon seit 7 Jahren. Seit 2018. Wow. Das ging an mir vorbei. Gut, also ihr seht, wenn wir über solche Sachen unterhalten, dann war die Storyline jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Aber wrestlerisch kann es durchaus das Gelbe vom Ei werden. Und das möchte ich einfach mir nur angucken und mich freuen. Mehr habe ich da auch nicht zu sagen. Genau. Also ich bin auch hier so der Meinung, es ist auch irgendwo egal, wer es gewinnt. Ja, vielleicht sogar Bianca. Das wäre fast folgerichtig. Aber ist eigentlich, Hauptsache, nee, Rhea soll es bitte nicht. Rhea ist ja verbrannt erstmal als Titelträgerin. Die muss irgendwie mal, ich möchte auch nicht sagen raus, ich weiß nicht, was sie machen. Doch, raus. Also finde ich schon. Also ja. Rhea muss irgendwie gucken, was sie macht. Denn sie war ja schon raus, dann kam ihr Comeback. Und das war auch nicht gut, weil sie eigentlich das Gleiche gemacht hat, was sie gemacht hat, bevor sie gegangen ist. Und deswegen doch Rhea eine Pause vielleicht. Ich weiß es auch nicht. Aber Rhea ist irgendwie über so ein bisschen, so fühlt es sich an derzeit bei ihr. Definitiv, ja. Nächstes Match, ja, super schwer. AJ Styles gegen Logan Paul. Ja, Logan Paul und seine WWE-Karriere sind tatsächlich so in zwei Teile für mich zu spalten. Der erste Teil war für mich so, oh wow, der Typ hat was drauf, hätte ich nicht erwartet. Ich habe ihn als eher so unsympathischen Menschen bei mir eingespeichert, was irgendwie auch unfair ist. Ich kenne ihn persönlich absolut gar nicht und war einfach begeistert, wie schnell er quasi dieses Business, wie man so schön sagt, eingesaugt hat und geliefert hat. Doch irgendwann hat sich das auch verbraucht. Er ist ein Mann, der, glaube ich, sehr darauf steht, dass man ihn so hart ausbaut wie nur möglich. Und ich glaube, er provoziert es irgendwie zu sehr und das, was er macht, ist für mich schon, es ist das Gefühl, ich habe alles bei ihm gesehen. Ich weiß auch nicht, wie ich es besser beschreiben soll, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, man weiß, was ich meine. Es ist für mich einfach dann, auch wenn er eine Handvoll Matches hatte, aber wenn seine Musik ertönt, bin ich komplett raus tatsächlich, was eigentlich so dem Match ungut tut. Also es ist irgendwie dem Match gegenüber unfair. Sein Gegner AJ Styles ist ja irgendwo so lange, lange Zeit mein Lieblings-Superstar gewesen. Also ich habe eine Zeit lang WWE betrogen quasi und war total in TNA drin. Das waren die schönen Eurosport-Zeiten. Und da waren sie in einem absoluten High. Also das war unglaublich stark. Die X-Division damals war ein absoluter Traum und AJ mit seiner damaligen Musik und das, was er im Ring gezeigt hat, hat mich total begeistert. Umso glücklicher war ich, dass er zur WWE kommt und ja, irgendwie, nachdem er die Fehde mit Cena hatte und sein erstes WWE Championship oder seine erste WWE Championship, das hat irgendwie kulminiert und seitdem habe ich gemerkt, ist der Lack ab. Also man hat es ein bisschen probiert mit OC, die hat man mehrmals zurückgeholt, hat überhaupt nicht gewirkt, vielleicht auch aufgrund von Vince McMahon Booking. Und generell hat man gemerkt, dass WWE auch nicht so dahinter ist. Man hat ihn auch auf jeden Fall wieder gepusht hin zu mehreren Titel-Matches gegen Cody Rhodes. Die waren auch in Ordnung, die Matches, aber so, man war nie so krass dahinter. Ich vergleiche ihn immer gern so mit Finn Balor. Und deswegen ist das halt ein Match, wo ich von beiden einfach genug habe. Bei AJ tut es mir einfach weh, aber ich merke irgendwie, dass es einfach dann ist. Und ich glaube er auch, dass er langsam gegen Ende geht. Und Logan Paul, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es mir erklären. Ich kann nicht sagen, warum ich fertig bin mit Logan Paul. Ich rede auch nicht über seine privaten Geschichten außerhalb der WWE. Da kenne ich mich auch zu wenig aus. Aber ich bin tatsächlich satt gesehen an einem Superstar, der gefühlt 20 Matches hatte und bei jedem absolut geliefert hat. Es ist ein Match um die goldene Ananas und abschließend kann ich nur sagen, dass hier absolut was drin ist. Auf dem Papier, Bingo, erneut, Papier, das kann richtig stark werden. Nur reicht es. Bei Charlotte und Tiffany wird es mir reichen tatsächlich. Und ich weiß nicht, hier brauche ich ein 5-Sterne-Match, um zu sagen, okay, geil, das werde ich mir irgendwann wieder anschauen. Alles drunter, und das ist so furchtbar und so gemein, und ich weiß auch nicht, wieso, wäre für mich, I don't need it. Ich werde es mir nie wieder anschauen, ich werde es am nächsten Montag vergessen haben, dass es überhaupt stattgefunden hat. Oder sagen wir Dienstag, Montag ist die Review. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob du hier vielleicht doch das Matchpotenzial siehst. Ja, das Matchpotenzial sehe ich auf jeden Fall, aber es wird genau diese Art Match werden, die Meltzer gut findet und die mich völlig kalt lässt. Es wird, glaube ich, wirklich gut geführt. Es wird natürlich von Styles, denke ich mal, geführt werden. Und man wird Logan Paul gut aussehen lassen. Und die werden das auch gut hinbekommen. Aber ich werde überhaupt nichts fühlen. Von der ersten Minute bis zur zweiten. Meltzer wird hier, denke ich, ziemlich sicher ein 4-Sterne-Match raushauen, weil Styles ja immer diesen wunderschönen Fluss hat in seinen Matches. Aber das ist auch bei Styles so die Krux. Weil er so gut ist und vieles immer so locker leicht aussehen lässt, wirken seine Matches auch so wie Zuckerwatte. Ja? Die kann man so wegessen und schmeckt auch so ganz gut, aber dann hast du nach 5 Sekunden wieder Hunger, weil es war ja alles so fluffig, locker, leicht, und obwohl das irgendwie harte Arbeit war. Das sieht man bei Styles häufig nicht, weil er so gut ist. Aber es ist dann eben auch sehr viel bei Styles WWE-Schablone. Und du kannst, so wie bei Rollins auch, du kannst bei Styles sehr genau sehen, wann, wie, wo was kommt. Klar, das kann man bei anderen Workern auch, haben wir schon 1000 Mal gehabt, das Thema. Aber Styles ist für mich wirklich abgenutzt bei WWE. Er kommt, er hat viele Pausen, was ihm auch sehr, sehr zu gönnen ist, dass er jetzt Zeit für seine Familie hat. Er ist ja auch in einem gesegneten Wrestler-Alter. Aber er kommt dann zu bestimmten Ereignissen zurück und workt die und geht wieder. Und das ist ja okay, aber es ist ja nicht so, als ob da irgendwie eine Undertaker-Streak im Hintergrund wäre, womit du sowas dann nicht nur verkaufen kannst, sondern sogar richtig Euphorie generieren kannst, solange die Streak eben lebt. Styles macht ein Match und geht. Ja, danke. Und jetzt eben Logan Paul, eine Storyline, die das Papier nicht wert ist, auf dem man sie niederschreiben würde. Styles turnt ja häufiger als Big Show. Ich weiß gar nicht, wann er was wie immer ist. Mal Heel, mal Face. Ich glaube, jetzt ist er gerade mal wieder Face. Muss er ja sein, weil keiner mag Paul. Und ja, wie gesagt, Paul mag ja in seiner Celebrity-Welt richtig polarisieren. Und ich nehme ihm überhaupt nicht weg, dass er ein großartiger Worker ist. Im Celebrity-Bereich der beste wohl überhaupt. Und als WWE-Worker auch echt spektakulär. Also das ist ja nicht, dass er, ja, der ist ja gar nicht schlecht für ein Celebrity. Nee, der ist als WWE-Worker richtig, richtig gut als Regular-Worker. Obwohl er vom ganz anderen Background kommt, weil er einfach ein saugeiler Athlet ist. Das will ich ihm alles nicht wegnehmen. Und er kann ja dieses Spiel auch, aber für mich ist es alles so Celebrity-Gedöns, so kalkulierter Skandal und wir wollen jetzt polarisieren. Und ich denke, ja, ist gut, ich verstehe es, aber Gott, ist es langweilig. Während das bei den Wrestlern, ja, es ist ja auch oft genug langweilig, aber keine Ahnung, wenn Heyman da seine Show abzieht, dann weiß ich, das ist ein überragender Performer, der in seine Performance eigene Persönlichkeit reinsteckt, der einfach ein guter Schauspieler ist, der dieses Business seit Jahrzehnten lebt, da fühle ich was. Bei Paul fühle ich überhaupt nichts, obwohl ich weiß, dass er ein super Mic-Worker ist. Obwohl ich weiß, dass er mit seinem YouTube-Kanal, was ich, wie viele Millionen Follower hat. Obwohl ich weiß, dass er ein starker Worker ist. Ich fühle nichts. Und das kombiniert mit Styles großartigem Qualitätswrestling, das für mich aber irgendwie unspektakulär daherkommt, dann weiß ich nur, Styles hat ein Match, Logan Paul hat auch wieder ein Match und dann werden wir mal sehen, was passiert. So, anders als bei zum Beispiel den anderen Matches, die wir angesprochen haben, insbesondere New Day gegen War Raiders, wo ich so einen Klickfaktor durchaus fühlen kann, oder LA Knight gegen Jacob Fatu, wo ich ein Storyline-Match fühlen kann, oder Mysterio gegen El Grande Americano, wo ich ein großartiges Match mir vorstellen könnte. Wo ich auch glaube, dass das mich mitreißen könnte, fühle ich hier tatsächlich nichts. Und ich weiß, es wird gut. Es wird richtig gut, aber es wird ein Meltzer 4-Sterne-Match und das heißt für mich in so einem Fall, es wird mich überhaupt nicht abholen. Und deswegen, so hart es klingt, ich hoffe, es kriegt nicht zu viel Zeit. Ich befürchte, 20 Minuten kannst du hier locker einplanen und ich werde hoffen, dass es zu Ende geht. Vielleicht reißen sie mich ja mit, wie Chris ja auch sagt. Ich will das auch gar nicht ausschließen. Aber das ist ein Match, auch wenn ich jetzt noch so positiv rangehen möchte, ich kann sagen, es wird richtig gut. Wenn ihr ein gutes Wrestling-Match sehen wollt, dann werdet ihr nicht viel zu meckern haben. Das wird sauber, blitzsauber geführt werden. Aber ich werde für jede Sekunde hoffen, dass es vorbei ist. Ja, ich muss sagen, das ist die perfekte Zusammenfassung eigentlich. Es wird blitzsauber, aber ich bin froh, wenn es dann fertig ist. Das ist perfekt zusammengefasst. So waren auch die letzten Styles-Matches bei Mania leider auch. Ja. Ja, Stichwort, hat dieses Match einen Platz auf der Card verdient? WWE Women's Tag Team Championship. Liv Morgan und Raquel Rodriguez verteidigen ihre Titel gegen Bayley und Women's Intercontinental Champion Lyra Valkyria. Liv Morgan und Raquel Rodriguez sind für mich jetzt nicht schlechte Tag Team Championesses. Es ist ein Titel, der leider irgendwie was mitträgt. Wenn es nicht die Golden Role Models sind, sind wir gleich mal beleidigt. Und seit dieser Titel existiert, war es meistens eher zusammengewürfelte Teams, die Probleme haben, Woche für Woche auf die Karte zu kommen. Jetzt hat es Triple H grundsätzlich für mich so hingehend geschafft, dass man hier diese Titel irgendwo so ernst nehmen kann wie schon lange nicht mehr. Weil es Tag-Teams sind, die lange miteinander auch herumhantieren. Morgan und Raquel sind, glaube ich, schon dreifache Tag-Team-Champions. Und das finde ich okay. Vor allem, weil Liv einfach im Moment nicht in den Main-Event gehört und Raquel wird für mich irgendwo immer Tag-Team bleiben. Sie ist halt auch so gut genug und hat eine Ausstrahlung, wo man sagt, sie muss auch in die Shows. Aber der Rest ärgert mich dann schon. Also hier ärgert mich tatsächlich mehr als bei vielen anderen Matches die Gegner. Dass Lyra auf die Card gehört mit dem Titel, klar, okay, Bayley irgendwo ja auch, aber doch nicht als Tag-Team. Und das ist für mich so, es ist WrestleMania. Also ich möchte das irgendwie nochmal unterstreichen, es ist WrestleMania 41. Und das, diese Fehde geht eine Woche. Das geht nicht. Das finde ich irgendwie beleidigend. Vor allem, wenn man sich, und das ist ja egal, die Leute zahlen es, aber da gehen Tickets für $12,000 weg. Klar, die Leute zahlen das. Und dann kriegst du das, was du kriegst. Aber man, da wäre ich schon pissed. Wenn ich 500 dafür zahle, wäre ich pissed, dass dieses Match auf der Karte ist. Vor allem, um Gottes Willen, du hast es so schön eigentlich Bayley mit Roxanne Perez da aufbauen können. Hast auch damit angefangen. Und dann hast du es komplett fallen gelassen. Und das wäre ein WrestleMania-Match, wo ich sage, wenn das mitten auf der Karte ist, habe ich Bock drauf. Das ist cool, das ist spannend, das ist neu. Lyra kannst du dann immer noch irgendwie ein Titelmatch geben. Ja, und Liv Morgan und Raquel Rodriguez auch. Am Ende vielleicht sogar eher bei SmackDown mit der Andre the Giant Memorial Battle Royale. Aber jetzt hat man das und es sind grundsätzlich Damen, die im Ring was drauf haben. Aber von allen Matches, da bin ich mir jetzt absolut sicher sogar, wenn wir das durchgegangen sind, ist das hier, wo ich mich am wenigsten freue, wo am wenigsten Interesse habe und am meisten dran glaube, dass es stirbt, egal wo es sich auf der Karte befindet. Wie empfindest du dieses Match? Hast du hier irgendwo, oder glaubst du, die haben schon verdient, auf der Karte zu sein mit dieser Einwochenfehde? Ja, also auf der Karte zu sein, verdient hat ja eigentlich jeder Worker, muss man ja, oder jede Workerin, die bei WWE da diesen Zirkus mitmacht, die arbeiten sich ja alle den Hintern ab. Aber ob das jetzt hier auf die WrestleMania-Card rauf muss, da bin ich also, weiß nicht, vorsichtig zurückhaltend. Klar, Liv Morgan hatte noch kein Match und die war in den letzten Monaten ziemlich relevant. Man hat mit Raquel Rodriguez ja sie auch ein bisschen eingebaut beim Judgment Day. Lyra Valkyria ist so, weiß ich nicht, die haut da jetzt auch keinen vom Hocker, auch als Championlich. Und Bayley, also Chris und ich haben uns gewundert, dass sie nicht da ist auf der Card, aber so richtig vermisst scheint sie auch keiner zu haben. Und jetzt hier so ein random Titelmatch noch reinzubringen, das wirkt wirklich so, dass man die Card noch füllen musste. Und das ist für WrestleMania, klar, du hast 2 Tage, das ist viel Holz, das du weghacken musst. Aber das wird sterben, da bin ich mir ganz sicher. Und es ist auch egal, wie du es erzählst, auch als Opener kannst du es eigentlich nicht bringen. Wobei, vielleicht sogar doch, aber sehe ich nicht, dass du es als Opener bringst. Aber je länger ich drüber nachdenke. Ganz ehrlich? Ja. Ganz ehrlich, er stirbt auch als Opener. Ja, tut es. Tut es auch. Deswegen, aber ich überlege gerade, wo tut es am wenigsten weh. Vielleicht wird es als Opener am wenigsten wehtun von Tag 2. Weil, ja, vielleicht wäre es sogar gar nicht so blöd. Weil dann ist man gespannt, einfach noch irgendein Match zu sehen. Dann ist es auch egal, was du kriegst als Opener. Also zum Beispiel würde ich das Match, das meine ich ernst, eher als Opener sehen wollen als Styles gegen Paul tatsächlich. Weil wenn das ein Opener ist, Styles gegen Paul, sage ich, oh Gott, muss ich jetzt schon spulen. Das ist ja sehr fürchterlich. Aber das, ich weiß nicht, ich würde es mir einfach angucken. Es gehört eigentlich in eine Pre-Show. Also wenn es eine Pre-Show geben würde, wo Matches wären, gehört das dahin. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Also ob da einfach jetzt nur die Heels kurz verteidigen sollen oder ob Bayley jetzt Tag-Team-Champions mit Lyra wird und die hat dann 2 Gürtel. Och, weiß nicht. Also, vielleicht überrascht man uns ja, aber ich befürchte, das wird so ein 8-Minuten-Random-Ding, egal wo du es hinpackst. Vielleicht kurz vorm Main-Event, ich weiß es nicht. Aber, glaube ich, kaum einen wirklich umhauen. Was mir auf der Card fehlt, sind so ein bisschen so die Popcorn-Wrestling-Wegwerf-Geschichten wie im letzten Jahr, wo du so 3 Tag-Teams hast, 4, ist ein Leiter-Match oder es ist ein Street-Fight und das geht dann so 10 Minuten. Einfach um die Leute durchzubringen durch die Show. Sowas hat einfach für mich keinen Platz bei Mania. Und klar, die haben es alle verdient. Absolut, absolut. Aber ich bin ein bisschen selbstsüchtig als jemand, der sich das ansieht und Zeit investiert. Das geht nicht. Also das darf nicht auf die Card. Und zumindest nicht in dieser Version. Da müssen noch 2 Tag-Teams rein. Mach meinetwegen Fatal 4-Way. Nicht mal mit Stipulation. Aber so wird das wird draufgehen. Wir tun dir auch ein bisschen leid. Das ist undankbar. Das nächste Match. Es geht um die Intercontinental Championship und die wird in einem Fatal 4-Way-Match verteidigt. Bron Breakker verteidigt gegen Penta, Finn Balor und Dominic Mysterio. Auch hier erkenne ich etwas bessere Konstellationen. Sheamus, Ludwig Kaiser. Man hat sich aber für diese 4 Herren entschieden und das ist eigentlich jetzt auch in Ordnung, würde ich mal sagen, behaupten. Ja, Breakker ist in einer sehr guten Titelregentschaft, wird gut dargestellt, seine Spears sehen ziemlich krass aus. Penta, bis auf eine unnötige Pinfall-Niederlage, ist das eigentlich ein Debüt bzw. eine Darstellung, über die man, da haben wir beide gesagt, da hatten wir Angst gehabt, hatten Bange. Und das ist wirklich sauber. Er ist ein Star, muss man sagen. Finn Balor, der creepy Onkel, total verbraucht. Es ist Katastrophenbooking. Schlimmer als bei AJ, muss ich sagen, hat hier nichts verloren. Er hat so viele Matches verloren, dass das schon echt unangenehm ist. Dominik hat am Ende das, was er hat, Liv und den Heat der Fans. Im Ring ist das stabil. Und dann ist die Mischung eigentlich nicht so schlecht. Das wird fast-paced sein. Alle haben irgendwo eine Technik, definitiv. Und am Ende wird sich zeigen, ob Breaker hier verteidigt oder ob man sich vielleicht sogar für Penta entscheidet, um da den nächsten Schritt zu gehen. Ich denke, es wird hier die Implosion kommen beim Judgment Day. Bei Balon, Mysterio, Kalito wird sicherlich auch da sein. Und dann wird sich zeigen, wohin der Weg für die Herren geht. Aber ich sehe hier Penta als Sieger. Und ich muss sagen, noch vor ein paar Tagen habe ich nicht so Bock gehabt, aber ich lasse mich hier gern auf das Match ein. Fatal 4-Way und Intercontinental Champion oder Multi-Man-Matches und Intercontinental Champion, da klingelt es bei mir irgendwie. Da hat die WWE oftmals geliefert und ich glaube, dass all diese Superstars hier in der Lage sind, uns das Popcorn-Wrestling zu geben, das ich vorhin auch verlangt habe. Ja, eigentlich tatsächlich schon. Das ist ein bisschen Popcorn, diese Kiste hier. Wenngleich ich statt Balor tatsächlich Kaiser lieber drin gehabt hätte. Und ja, Dominik, ob da Sheamus vielleicht besser gewesen wäre, ich glaube ja. Aber wie du schon sagtest, das wird hier wohl so ein Storyline-Match Richtung Implosion Judgment Day. Denn Balor hat hier überhaupt nichts zu suchen in diesem Match, muss man ganz, ganz deutlich so sagen. Ja, Kaiser wurde betrogen, sind wir uns ehrlich. Ja. Er hätte hier super reingepasst. Ja, es gab auch eine Vorgeschichte und ich verstehe es einfach nicht. Dann Dominik gilt nach den Wettquoten wohl als Favorit derzeit tatsächlich sogar. Mal schauen, ob das sich wieder geändert hat. Also wenn ihr den Podcast hört, bestimmt. Und ja, ist für mich auch ein Downer. Dann Balor kann hier natürlich auch ein paar Aktionen bringen. Dafür ist er einfach ein zu guter Wrestler. Aber es interessiert mich überhaupt nicht, was Balor in diesem Match macht. Und Dominik hat seine Heat-Days auch gehabt. Aber ich glaube schon, dass er ein bisschen eine Geschichte erzählen kann, zusammen mit Balor vielleicht auch. Das mag irgendwie funktionieren. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hätte Breaker entweder ein Singles-Match mit Penta, das wäre was gewesen, oder ein Triple Threat mit Kaiser oder ein Fatal Four noch mit Sheamus dazu. Gute Story, das wäre so stiff geworden, das hätte mega funktioniert. Ja, das hätte mega funktioniert. Und jetzt haben wir hier Judgment Day, besser gesagt, Creep Balor und ja, Heel Dominik. Mal sehen. Also kann man, also es gibt schlechtere, aber es gibt auch deutlich bessere Matches, die man hier anstelle dieses Matches hätte bringen können. Und deswegen gehe ich da, versuche so entspannt wie möglich reinzugehen mit der Hoffnung und dem Credo. Ja, guckt man sich an und lässt sich überraschen. Ja, vielleicht hauen sie ja da auch ein richtiges Brett raus. Aber ich befürchte irgendwie, dass Breakers und Penthas Stärken untergehen in Dominik's Heel-Gewusel und Judgment Day gesplitte. Und das ist dann wieder irgendwie schade, finde ich. Definitiv, sowas Ähnliches sehe ich auch auf uns zukommen. Ja, da kommen wir auch schon zum vorletzten Match. Mit frischer Stipulation Damian Priest gegen Drew McIntyre in einem Sin City Street Fight. Hat sich jetzt nach der SmackDown-Ausgabe so ergeben. Und man muss auch sagen, die Stipulation macht auch Sinn für die beiden. Denn die beiden gingen sehr stiff zu Werke in den letzten Wochen und Monaten. McIntyre, wenn man den Dirt Sheets glaubt, sehr unzufrieden, dass es Damian Priest geworden ist für WrestleMania. Er sieht sich dann oder hat sich dann doch in einem größeren Spotlight gesehen. Damian Priest kommt aus einer Weltschwergewichts-Championship-Regentschaft und einer Fehde mit Finn Balor. Deswegen Aktien runter bei ihm. Und Drew McIntyre ist wirklich jemand, der tanzt bei mir diesen Drahtseilakt zwischen, Mann, ich finde ihn großartig, und dann auf der anderen Seite so, aber wenn er jetzt weg wäre, würde ich es irgendwie merken. Und dann ist es eben so ein Match, wo ich tatsächlich jetzt hier sitze und mir denke, weißt du was? Beide haben Bock, hier stiff zu Werke zu gehen. Es ist ein Sin City Street Fight. Ich glaube, die werden allen was beweisen wollen. Damian Priest, vielleicht auch Triple H, dass er die Fehler gemacht hat, ihm den Titel abzunehmen. Und McIntyre ähnlich, wo er sagt, also Leute, ich zeige euch, dass ich eigentlich in den Main Event gehöre. Das heißt, die könnten hier wirklich sich den Arsch abarbeiten und dann ein Match zu einem Match kommen, wo ich wirklich begeistert bin. Denn davor war ich echt so, oh mein Gott, als ich das erste Mal die Grafik gesehen habe zu diesen beiden, bei WrestleMania war ich so, oh man, erhöhte Vorspulgefahr. Jetzt bin ich aber tatsächlich da und sage, weißt du was, ich schaue mir das mal an. Denn ich glaube, die werden auch schnell wirken. Das müssen sie auch. Sie können jetzt nicht mit Grappling anfangen. Die hassen sich storyline-mäßig, prügelt euch die Birne ein, wie lange Zeit bekommt und versucht einfach alles aus dem Ring hervorzuholen, was es gibt. Und dann wird es irgendwie, glaube ich, ziemlich cool, wird Spaß machen. Und ich finde, sie haben das Match irgendwo gerettet mit diesen ganzen stiffen Sachen in den letzten Wochen. Und dadurch, dass beide, sofern das alles stimmt, auch etwas beweisen wollen. Also glaube ich hier auf ein tatsächlich ganz ordentliches Match, was am Anfang mir doch große Sorgen bereitet hat. Und ich glaube, das wirst du auch bekommen. Nein! Doch, aber es wird nichts für mich sein. Also wir sind ja bei dieser Art von Matches, die Drew worked, wenn es hart hergeht, so ein bisschen unterschiedlich. Also ich erkenne die immer als wirklich intensiv und wirklich krass und Respekt abnötigende Matches an und fühle trotzdem nicht so viel. Du hast gesagt, die beiden werden schnell worken, sie werden es müssen. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie schnell worken. Ich glaube, es wird unglaublich intensiv. Es wird unglaublich stiff. Aber es wird sehr viele Pausen geben. Es muss viele Pausen geben, weil sie sich eben, glaube ich, ordentlich auf den Deckel geben werden. Und dann wird es viel mit am Boden liegen sein. Und das ist eben so eine Sache, bei der ich Probleme habe, weil ich will Popcorn, das haben wir schon mal gehabt, Popcorn-Wrestling. Ich will spektakuläre Aktion, ich will Technik. Und ich will, dass die Crowd drin ist. Und das hier wird das Gegenteil davon. Es wird langsam, es wird unglaublich intensiv. Es wird auch, wer auf sowas steht, soweit man das bei WWE überhaupt bringen kann. Ja, also Punk und Drew haben es ja auch recht sehr intensiv geworkt. Und Drew hat ja auch da ein paar Ausheilungsnotwendigkeiten davon getragen. Aber das ist nicht meine Stipulation und deswegen geht auch meine Tonlage jetzt auch nicht so hoch, weil ich glaube genau zu fühlen, was kommt, nämlich ein eher langsames, dafür umso intensiveres Match und ich glaube, sie werden sich hier wirklich bis ans Limit pushen, bis an das, was bei WWE limitmäßig möglich ist. Ich glaube, unter Hunter wird etwas mehr möglich sein als unter Vince in dieser Stipulation. Aber sie ist natürlich völlig unlogisch, denn wenn du einmal mit einem Hammer jemanden auf den Kopf haust, dann ist der Ofen eben aus. Das ist eben generell mein Problem mit solchen Stipulations. Aber die werden das schon gut machen für die Stipulation. Die werden es vielleicht für die Stipulation sogar sehr gut machen. Und wer auf sowas steht, und Chris mag solche Matches, glaube ich, eher als ich, der wird damit dann auch, glaube ich, sehr zufrieden sein. Deswegen meinte ich vorhin, du wirst genau das Match bekommen, das du dir so erhoffst. Und das meine ich aber trotzdem, dass es mich nicht umhauen wird, obwohl ich es als ein solches gutes Match auch anerkennen werde. Es ist eben nicht meins. Positiv gesagt kann man aber sagen, dass WWE dann hier eben auch mal eine andere Art von Stipulation bei WrestleMania auf die Karte bringt. Also die Vielfalt wird dann groß geschrieben, also positiv. Und sie haben damit auch zwei, die es wirklich wissen wollen. Priest, wie gesagt, der feiert, glaube ich, immer noch jede Mania als was ganz Großes. Drew sieht sich eher in höheren Sphären, aber die werden da schon liefern wollen. Und deswegen wird es das Match, das Chris, glaube ich, erhofft. Und ich werde es zur Kenntnis nehmen und trotzdem hoffen, dass es schnell vorbeigeht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber gut, dann habe ich zumindest was davon. Tut mir halt ein bisschen leid, dass du da nicht das bekommst, was du sehen wolltest. Ja, aber bei den beiden ist es eigentlich egal, was sie machen, denn ja, die werden mir das gar nicht geben können, weil sie da, die müssen ganz andere Matches worken und das können sie dann ja aber auch. Das verstehe ich auch, ja. Ja, kommen wir zum Main Event. Undisputed WWE Championship. Cody Rhodes gegen John Cena. Ja, Cody, ein Jahr lang Champion und Cena als Elimination Chamber Sieger, der gegen ihn antritt. Es gibt hier sehr viel zu erzählen und ich möchte auch nicht zu lange sprechen, um euch zu langweilen. Ich denke, vieles ist hier auch schon von uns besprochen und gesagt worden. Das, was natürlich krass ist, dass es hier einen John Cena gibt, der als Heel zum ersten Mal in seiner Karriere, in seinem letzten Jahr, in dieses Match geht. Er ist auf der Jagd nach Nummer 17 Und Cody, ja, ist Cody Rhodes geblieben, nicht von den Fans quasi, ja, ausgebuht, auch wenn wir das oftmals schon haben, vorhergesehen haben. Und jetzt ist es dann soweit. Es ist mit Abstand für mich auch das namenhafteste und größte Match der Mania, muss ich auch so zugestehen. Nicht so krass wie letztes Jahr, aber Vorfreude habe ich hier auf jeden Fall. Was wurde gesagt? Cody Rhodes war natürlich wieder irgendwo auf der Suche nach einem namhaften Gegner. Wir haben überlegt, ja, was macht man? Vielleicht Roman Reigns Teil 3. Ist es dann doch John Cena oder traut sich Dwayne The Rock Johnson oder trauen? Hat der Kalender bei ihm doch 366 Tage? Lange wurde spekuliert und dann war es so, dass Dwayne The Rock Johnson die Seele von Cody haben wollte. Und bei der Elimination Chamber soll es die Antwort geben. Und dann gab es das, was wir für nicht möglich gehalten hatten, in einem großartigen Segment noch immer für mich. In einem Segment, das so toll war. Den Heel-Turn von John Cena. Das war für mich alles perfekt gemacht. Und dann kamen die Probleme. Wir haben lange gewartet auf die Erklärung von Cena, was wird er sagen, was packt er aus, er wird Cody beerdigen. Der Grund war, dass die Fans ihn böse behandelt haben. Sie waren fies zu ihm, er ist am Ende auch ein Mensch und all die Jahre hat er sich quasi ja, auspeitschen lassen von uns wie ein Welpe. Und als Strafe hat er angedroht, Wrestling zu ruinieren, indem er 17 gewinnt und der letzte reale WWE-Champion in der Geschichte der WWE sein wird. Cody kann sich dann einen Spielzeuggürtel kaufen und der Champion der Fans sein. Dafür hat Cena zu hart gearbeitet. Die Promos könnt ihr euch alle in voller Länge bei YouTube anschauen. Das geht sonst hier viel zu weit. Ich möchte dich gerne in die Diskussion mit hineinnehmen. Ich freue mich auf dieses Match. Es wird kein Klassiker, das wird jetzt nicht. Es gibt da einen Countdown auf YouTube, den verfolge ich von WWE seit Wochen, was das beste WrestleMania-Match ist. Ich glaube nicht, dass das auch in der Nähe von den Top 10 kommen wird. Dafür ist Cena einfach done. Auch wenn das bei der Chamber übrigens, vor allem mit CM Punk, ziemlich cool anzusehen war. Ich war da sehr, sehr gefesselt. Aber ich glaube nicht, dass er das mit Cody hinbekommt. Dennoch wird das ein ordentliches Match. Aber es lebt natürlich von der Story. Wird The Rock eingreifen? Wird sich das alles als ein Twist herausstellen und Cena, keine Ahnung, ist doch ein Face und wollte Cody beschützen, wo ich dann sehr viel speiben müsste. Aber möglich ist es. Gibt es vielleicht noch jemanden, der von Rocky quasi die Seele an diesen verkauft hat? Wer auch immer das sein kann. Oder holt sich Cena die 17 und wir schauen, was da noch drin ist. Denn am Ende muss man sagen, da bleibe ich dabei, das Potenzial hier wurde für mich nicht mal annähernd ausgeschöpft. Es gab diese eine Promo, das Duell der beiden, das war sehr, sehr gut, eigentlich auch großartig, aber grundsätzlich hat sich an Cena nicht so viel verändert, wo ich mir denke, die letzten Monate kosten wir es doch aus. Gib uns alles, was möglich ist. Deswegen bin ich hier gespannt. Über Cody haben wir beide so viel gesagt, da kann ich auch nichts sagen. Irgendwo habe ich auch Respekt vor ihm, denn seine Schedule ist die John Cena Schedule und er hat sich irgendwie von einem Stardust zum absoluten Super Cena entwickelt und trägt diese Company. Also kann man da sagen, okay, Hut ab, mein Cup of Tea ist es nicht. Deswegen, Andy, das ist ein großes Match. Es ist ein Match, auf das ich mich freue. Ich werde gefesselt sein, mehr aufgrund von Umgebung und Story und eigentlich auch Zukunft als von Match selbst. Deswegen, ich glaube, das wird auf jeden Fall ein würdiger Abschluss und auch ein würdiges WrestleMania-Match. Ja, das glaube ich auch, aber du sagtest, du wirst gefesselt sein. Ich habe mich da gerade auch gefragt und in mich gefühlt, werde ich gefesselt sein? Boah, weiß ich tatsächlich nicht. Also, bei dem Triple Threat-Match bei Tag 1, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich was fühlen würde aus den genannten Gründen. Aber hier, da war ich mir eigentlich sicher, ich würde viel fühlen vor ein paar Wochen. Cena turned und alles super. Aber im Moment weiß ich es tatsächlich nicht so genau. Bei Cody fühle ich gar nichts, zu keinem Zeitpunkt. Egal was passiert, Cody kann reinkommen, es ist mir Wumpe. Und bei John weiß ich es tatsächlich jetzt auch nicht, weil Ich glaube, wir haben einfach zu viel schon gesehen. Also die Promo-Duelle, da war bei Cena der Entrance immer gleich. Die Fans haben jetzt wieder John Cena Sucks mitgesungen. Und ja, ich befürchte, dass das sehr gewollt wird, dieses Match. Es wird einen sehr langen Stare-Down zu Anfang geben. Es wird eine sehr lange Abtastphase geben. Glaube ich einfach, weil man diesen großen Moment ja wieder, oh, breathe it in, man, und dann feel the hate und bla bla bla, das wird lange dauern. Ja, ich glaube auch, sie wollen quasi Hogan und Rocky. Genau. Ja. Genau, also oder das hat man ja so oft bei großen Matches, dass das dann erstmal so ist. Cody gegen Reigns war ja auch, glaube ich, müsste jetzt gucken, aber auch die gucken sich ja erstmal ein bisschen. Und dann gehen sie so ein bisschen erstmal fünfmal im Kreis und gucken sich an. Und ach, so, das musst du bringen. Alleine schon, weil John ja nicht mehr so taufrisch ist. So, und dann bin ich mal auf das Match als solches gespannt. Ich bin es ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin eher gesagt darauf gespannt, was sie draus machen. Und zwar auch da gar nicht mal wrestlerisch, sondern ob Rocky Zeit hat. Wenn er Zeit hat, wie wird er denn eingreifen? Wird er zugunsten von John eingreifen? Muss er ja fast schon. Wird das dazu führen, dass er den Titel bekommt? Wird das dazu führen, dass er den Titel nicht bekommt? Wie wird es inszeniert, die Geschichte mit Cody und Cena und dann eben Rocky, wenn er kommt. Das sind die Sachen, die mich interessieren. Ich erwarte hier überhaupt kein gutes Wrestling-Match. Also fast gar nicht. Das wird, ich glaube auch, wie du sagtest, Hogan gegen Rocky. Kann sein, dass man es so ein bisschen auf diese Richtung bringt, aber Cena wird einfach nicht bejubelt werden. Das war ja damals so dieser Effekt, der bei Hogan eingetreten ist. Das sehe ich hier tatsächlich nicht, weil dafür ist die Crowd zu gut erzogen derzeit. So, und dann wird das ein bisschen holpernd werden können, die Geschichte. Vielleicht reißt sich John auch zusammen und hat nochmal richtig sich in Shape gebracht, aber der ist nun auch schon länger auf. Also seine ganzen Matches waren immer so, ja, hat er gut gemacht für das, was er jetzt noch als Part-Timer so drauf hat. Und das habe ich auch immer ernst gemeint, das hat er gut gemacht. Aber das war teilweise auch gegen Solo, eieieiei. Da wurde es dann wirklich spannend, als es nachher in die Near-Fall-Phase ging. Vorher war es ein Autounfall, nachher war es richtig geil. Also es kann sein, dass man das hier wieder auch hinbekommt, aber das wird schwer, weil Solo ist nicht Cody. Oder gesagt, Cody ist nicht Solo. Das heißt, damals hat keiner damit gerechnet oder haben nicht alle damit gerechnet, dass Solo gegen John gewinnt. Also viele haben eher auf Cena da auch gesetzt. Und hier ist Cody der Superstar. Und man guckt, ob Opa John noch mithalten kann. Das ist eine andere Ausgangssituation. Also alles ist eigentlich prädestiniert dafür, dass Cena bejubelt werden müsste. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren, so wie man die Story erzählt hat. Also es ist fast unmöglich, dass er bejubelt wird. Und deswegen ist es ein bisschen schade, dass Johns Abschieds-Mania-Match wie so oft im Schatten des möglichen Auftretens von Dwayne Johnson steht. Denn alle werden gucken, ob das Theme eingespielt wird, wann es eingespielt wird und wozu es dann führt. Er muss eigentlich kommen. Eigentlich ja. So, und dann ist John Cenas Abschiedsmatch wieder nur Mittel zum Zweck für Dwayne Johnson, so ungefähr. Und das wäre dann was. Eigentlich darf Cody den Titel hier nicht verlieren. Also, wenn man wirklich Cody gegen Rocky gehen möchte, irgendwann, wenn Rocky mal Zeit hat in den nächsten 10 Jahren, also muss ja auch langsam mal losgehen, weil sonst ist er dann irgendwann noch über 60. Gut, das ist noch ein bisschen hin, aber Rockys Terminkalender wird ja nun auch nicht entspannter. Dann muss, wie gesagt, wenn du da hingehen willst, dann muss Cody den Titel eigentlich behalten. Vielleicht willst du auch, ich weiß nicht, ob man das macht, ob man Codys Regentschaft opfert für Cenas letzten Run. Klar, kannst du machen. Kann man auch was draus basteln, dass das dann eher mit Rocky so Part-Time-mäßig nochmal bis SummerSlam oder Series oder was auch immer Champ wird. Aber ich glaube nicht, dass man Codys Regentschaft dafür opfert. Ich glaube, Cody wird Champion bleiben nach WrestleMania. Und er wird dann John wieder zur, keine Ahnung, John wird so eine Redeem-Tour durchmachen. Am Ende könnte er Cody vielleicht pillen, aber dann wird er doch wieder, keine Ahnung, geläutert und lässt es und will es dann clean machen und dann wird Rocky böse. Ich habe doch auch keine Ahnung, aber ich glaube, es wird wie das ein Storytelling-Match und kein Wrestling-Match. Und das muss es auch sein, weil ein reines Wrestling-Match wird schwierig. Das war, wie gesagt, ja auch letztes Jahr großartig, wie man es aufgebaut hat. Vielleicht macht man es dieses Jahr wieder. Vielleicht kommt ja wieder der Undertaker. Vielleicht kommt Steve Austin, wir wissen nicht. Ja, alle sind ja offenbar potenziell verfügbar. Und ja, deswegen, also ich finde es eben schade, dass Cena hier, also er ist der Zwischenlösungsmensch. Eigentlich sollte Cody turnen, nö, ist nicht. Jetzt musste er turnen. Jetzt ist Mania Main Event, ist auch gut, aber alle warten auf Rocky. Also irgendwie ist John mittendrin, aber nicht so richtig dabei, habe ich das Gefühl. Nee, er ist dabei, aber nicht so richtig. Ich weiß nicht, versteht mich, er ist mittendrin, aber irgendwie nur die zweite Geige so ein bisschen. Und deswegen, ja, ist das so ein bisschen dieser Wermutstropfen, der doch größer ist als nur ein Tropfen für mich. Und deswegen gucke ich es mir einfach an und bin gespannt, was sie draus machen. Und ja, ich glaube, Cody wird den Titel nicht verlieren. Was meinst du? Ich glaube, man wird Cena die 17 geben. Ui. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob sie es bei Mania machen. Ich glaube, sie werden ihm die 17 geben. Ja, dann von Gunther und Jay oder was? Wahrscheinlich sowas. Sie werden sie irgendwie machen. Ja, ist es. Aber es ist einfach schon zu viel Gerede gewesen um diese 17 und diese ominöse. Und ich glaube, dass er bei WWE intern einfach so wirklich geschätzt wird, sehr geschätzt wird und man das einfach ihm auch als Abschied geben will. Ja, ob man Cody dafür opfert, weiß ich nicht. Das grundsätzlich macht es keinen Sinn, du hast schon recht. Und Rocky, also meiner Meinung nach, hat Rocky zwei Matches, die er abarbeiten muss, bevor er dann sagt, okay, nie wieder. Das ist einmal Cody Rhodes und es ist einmal Roman Reigns. Und deswegen, aber nochmal ein Jahr Cody, puha. Also das ist schon sehr, sehr lang wieder. Aber er funktioniert ja nun mal. Ja, es funktioniert. Und da müssen wir uns dann leider hinten anstellen. Aber grundsätzlich, was ich auch glaube, das hast du schon angesprochen, ich glaube, wir sehen hier sowohl Rock als auch Stone Cold Steve Austin. Ich glaube, dass wir beide sehen. Echt? Das mit Steve Austin habe ich mir ausgedacht gerade. Meinst du wirklich? Nein, ich glaube schon. Weil, keine Ahnung, Ace ja auch, er wird ja auch in die Hall of Fame eingeführt mit diesem Match mit Bret Hart. Er ist also da. Und dass er quasi der Ausgleich ist zu Rocky und Cena und Stone Cold quasi für Rhodes eingreift. Ja, das ist natürlich auch big dann, das stimmt. Ja, weil er ist nicht, weiß nicht, es ist so, es passt halt so random zusammen. Zufällig ist Stone Cold bei der Hall of Fame eingeführt, random wegen einem Match, damit man ihn da hat. Das ist so mein Gedanke dazu. Aber das wäre schon geil, muss man sagen. Wäre cool. Das wäre wirklich, das wäre was. Und dann müsste er ja für Cody kommen, genau. Und dann müsste er für Cody kommen. Ja. Oder Stone Cold ist die dritte Seele von Rocky und greift für Cena ein, aber das ist schon jetzt sehr weit. Das wäre aber auch geil, ehrlich gesagt. Würde ich auch gut finden. Aber Rocky, klar, der Seelenjäger. Es sollte ja seinerzeit auch schon letztes Jahr Stone Cold kommen, aber da passte es eben nicht. Ne? Und da musste man auf den Undertaker als Notlösung zurückgreifen. Diesmal wird es wohl anders sein, zumindest nach dem, was wir heute Stand Sonntag, den 12.04. wissen. Also lassen wir es auf uns zukommen. Und klar, wenn Rocky kommt, wird es ein großer Pop. Wenn Stone Cold kommt, wird es noch genauso ein großer Pop, denke ich mal. Und klar, also größer als das geht's nicht. Ja, und Cody ist auch dabei. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Ja, aber viel mehr kannst du ja im Moment wirklich nicht auffahren, muss man sagen. Gut, Roman vielleicht noch. Ja, vielleicht kommt noch Roman dann zu. Ja, weiß ich, Roman. Aber eigentlich so, wenn du dir das auf der Zunge zergehen lässt, für jemanden, der vor ein paar Jahren Stardust war, ja, das ist Hammer, ist das jemand, dem man nicht nur Romans Regentschaft hat aufgeben, also beenden lassen, man hat, weil er entschieden hat, John Cena heel geturnt, holt den Undertaker, holt The Rock und das nicht nur in einem Jahr, sondern in zwei darauf folgenden Jahren und vielleicht holt man für ihn auch noch Stone Cold. Das ist schon ein Brett. Ja. Also man weiß, was man an ihn hat offenbar und das wird geerntet wie nichts anderes, was ich bisher gesehen habe von WWE. Aber wer könnte denn, also unterstellen wir jetzt mal, unser Schlagerstar taucht auch noch auf bei Rocky und Ah ja, stimmt. Dann müsste ja Stone Cold auch noch jemanden haben. Ach, schauen wir mal. Wir spinnen gerade ein bisschen. Ja, die Gäule gehen gerade mit uns durch. Aber ich meine, letztes Jahr hatten wir nur auch wirklich ein Feuerwerk an Fantasy-Booking, muss man sagen. Warum wird Hunter sich jetzt diesmal da schon und zurückhalten sollen? Er kann ja wieder einen raushauen. Und dann, ja gut, da wird es dann aber auch langsam wirklich eng, was auf dem Level noch spielen kann. Am besten wird sich Hulk Hogan selbst reinbocken, aber dann ist da mal eine Buh-Ruf-Geschichte. Das wird ein Problem. Und der Undertaker kann es jetzt nicht schon wieder bringen, der war letztens da. Ja, Taker ist done. Taker ist ja, glaube ich auch, das ist vorbei. Und der passte da auch nicht so richtig rein, ehrlich gesagt. Das war, man merkte schon, dass er eigentlich nur die Notlösung, war eine geile Notlösung, muss man auch sagen. Ne? Also Taker geht immer. Ja, also ihr seht, über das Match haben wir gar nicht so richtig gesprochen, weil es auch um das Match nicht geht. Es geht, glaube ich, eher um das, was zwischen drumherum passiert. Und das kann natürlich geil werden. Und es wird, glaube ich, auch groß. Rocky sollte vielleicht kommen. Stone Cold wäre auch mega, wenn er kommen würde. Also, ja, daraus zieht dieses Match dann auch seine Spezialeffekte, so will ich es mal benennen. Und damit sind wir auch schon fertig, was die Preview angeht. Wir hoffen, dass die vergangenen Tage den Podcast nicht komplett überholt haben und alles, was wir hier besprochen haben, ist dann irgendwie jetzt schon Schnee von gestern, sondern dass das irgendwie die halbwegs aktuelle Matchcard ist, die wir besprochen haben. Und ja, also Orton wird wohl gegen Nick Aldis antreten. Das scheint wohl zu kommen. Und ja, das ist auch eigentlich das Match, das für Orton, glaube ich, das Beste ist, was man sich vorstellen kann. Ich finde es sogar, schade, Kevin, ich finde es sogar irgendwie spannender als das gegen Kevin Owens, ehrlich gesagt, weil ich Nick Aldis einfach im Ring mal sehen möchte. Ja, Chris, ich glaube, damit haben wir es für heute geschafft. Ja, ich weiß nicht. Also ich hätte auch Nick Aldis gegen Orton, würde ich sehr gern sehen. Aleister Black wird da auch geunkt, aber das wird sich zeigen. Ich denke, die Leute werden uns verzeihen, dass wir das jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber ja, ich hoffe, die Abwechslung hat euch nicht gestört. Das war sehr interessant, mal anzufangen. Ich denke mal, bei der Review werden wir wieder wie gewohnt es umdrehen. Und ja, ich weiß nicht, ich kann das Einzige, was am Ende mir übrig bleibt, ist euch viel Spaß zu wünschen. Es ist am Ende Mania. Ich denke, wenn es dann anfängt, wird es mich auch wieder packen. Es ist irgendwo einfach auch der Name und es passiert halt was. Die Card an sich ist jetzt so für mich nicht so spektakulär. Da bleibe ich auch nach dieser Preview dabei. Aber bei manchen hat es mich dann doch irgendwie so umgedreht, so, wo ich sage, okay, alright, das kann was werden. Und da bin ich einfach gespannt, mit welchen letzten Bildern wir dann in den Sommer gehen vom WWE. Das wird ja auch sehr, sehr interessant. Wir haben ja noch was von Cena übrig in seiner Abschiedstour. Und viele Rückkehrer, ja, Rusev, Aleister Black, Rey Fénix, der jetzt dazu gekommen ist. Also wartet viel auf uns. Deswegen viel, viel Spaß beim Event. Und ich bin schon auch unglaublich gespannt tatsächlich auf die Review, was da dann für eine Analyse bei uns anstehen wird. Ja, ich auch. Freue mich auch schon tatsächlich drauf. Chris und ich haben uns ein strammes Programm auferlegt mit früh aufstehen und früh podcasten, weil es ja auch noch Ostern. Das kann noch lustig werden. In dem Sinne schließe ich mich dem guten Chris an. Wünsche euch eine schöne, spannende Mania, ob ihr sie live guckt oder am nächsten Tag beim Frühstück. Es wird auf jeden Fall hoffentlich euch Spaß bringen. Wenn ihr auch ein bisschen angeschlagen seid, gesundheitlich, hoffe ich, dass ihr auf dem Weg der Besserung seid. Bei mir ging es. Also das Gehust hat mich noch mehr umgehauen, als ich dachte. Aber Chris hat ja überragend reagiert. Das war nicht abgesprochen, das war on the fly gerade. Und war auch mal interessant, aus der zweiten Reihe dann sozusagen zu sprechen. Da habe ich mich gleich wieder wie damals an Zack Attack erinnert gefühlt, wo der immer die ersten Moderationskisten machte und ich durfte dann danach was sagen. Also ist auch wieder schön. Und in dem Sinne, habt Spaß, genießt die super Wetterlage. Also heute ist es ja mal mega, morgen soll es schon schwächer werden. Also am 13., was, wenn ihr den Podcast hört, ewig schon wieder her sein wird. Also bleibt gesund, bleibt fröhlich. Viel Spaß bei WrestleMania. Wir freuen uns, wenn wir euch das nächste Mal wieder erleben dürfen. Vielleicht bei der Review. Macht es gut. Tschüss. Ciao.